Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Okay, dann lasst uns mal anfangen. Ich begrüße ganz herzlich zur Sitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit NRW am 14. Mai 2013. Wir haben 21.03 Uhr. Wir sind noch recht wenig Leute im Moment im Mumble, aber ich bitte trotzdem schon mal Anwesenden, sich im Pad einzutragen. Und würde einmal euch alle bitten, über die Tagesordnung zu schauen, ob das so in Ordnung ist. Das scheint der Fall zu sein. Dann ist der nächste Punkt schon Genehmigung des letzten Protokolls. Da habe ich jetzt bis jetzt nur den Link zum letzten Pad reinnehmen können. Das ist im Wiki noch nicht verlinkt. Ich habe da keinen Plan von, ehrlich gesagt, wie das geht. Sonst hätte ich das heute Mittag eben gemacht. Das macht sonst immer der Uwe. Denke mal, da hatte er diese Woche jetzt keine Zeit für oder so. Hake ich aber auf jeden Fall nochmal nach. Aber das Protokoll ist ja trotzdem so im Pad drin, wie es dann später auch im Wiki stehen wird. Gibt es da irgendwelche Einwände zum letzten Protokoll? Ich glaube nicht. Nein. Scheint nicht der Fall zu sein. Fein. Dann der nächste Punkt schon, Mitglieder zu oder Abgänge. Möchte jemand der AG gerne beitreten? Schreit keiner hier. Möchte uns jemand verlassen? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Bericht aus der Fraktion. Ich finde, das eine ganz schicke Sache. Hatten wir ja letzte Woche schon mal angefangen. Ich hatte den Ingo darum gebeten, dass er uns doch vielleicht so ein paar Infos immer jeweils gibt aus dem Landtag, was denn da gerade so in der Fraktion aktuell ist. Und das hatte letzte Woche schon ganz schön geklappt, heute auch wieder. Für die Aufzeichnung würde ich es einfach, wenn nichts dagegen spricht und keiner Beschwerde einlegt, einmal kurz vorlesen. Ich denke, das ist ja für die Aufzeichnung auch ganz interessant. Okay, Bericht aus der Fraktion. In der heutigen Fraktionssitzung haben wir die Redeslots der anstehenden Plenarphase morgen und übermorgen verteilt. Das ist zu finden im 20 Piraten, Piratenpad 778. Die nächste Piratenstunde findet statt am Freitag, den 17. Mai von 17 bis 18 Uhr mit Olaf Wegner und Frank Herrmann. Außerdem werden wir den PR-Auftritt während der Plenartage modifizieren. Der Einfachheit halber kopiere ich euch hier die Info rein, die heute an die Mitarbeiter rausging. Zum Thema Pressemitteilung. Wir werden künftig vor den Plenartagen, also montags und dienstags, eine Presseplenarübersicht an die Medienvertreter und interessierte Bürger verschicken. Diese Übersicht stellt alle unsere Anträge kurz und knapp vor. Diese Version enthält also kurze Zusammenfassung unserer Anträge und den entsprechenden Link zum offiziellen Antragstext. Dann kann der geneigte Leser auf einen Blick erkennen, was wir erreichen wollen. An den jeweiligen Plenartagen werden wir täglich zwischen 15 und 16 Uhr eine aktualisierte, um Statements und Abstimmungsergebnisse ergänzte Fassung verschicken. Wir nehmen also die kurzen Absätze aus den Ankündigungsübersicht, aktualisieren sie gegebenenfalls, ergänzen diese um Zitate aus der Rede und weisen damit tagesaktuell erneut auf unsere Positionen und Anträge hin. Für Tagesordnungspunkte, die nach dem Versand 16 Uhr anstehen, wollen wir auch Statements zu den zu erwartenden Reden integrieren. Diese jedoch mit einer Sperrfrist versehen. Sprich, Medien dürfen diese Statements erst nach der Debatte des jeweiligen Tagesordnungspunkts verwenden. Diese Übersichten haben folgende Vorteile. Die Medienvertreter werden nicht mehr länger von Pressemitteilungen von uns während der Plenartage zugeschüttet. Wir sind regelmäßig bei rund 18 Pressemitteilungen während der drei Plenartage. Die Medienvertreter erhalten eine kurze, knappe Übersicht über unsere Themen. Die Medienvertreter können sich über ihre Berichterstattung an den enthaltenen Statements und Zitaten bedienen. Wir können schneller und effektiver arbeiten und wir können vor allem auch Tagesordnungspunkte, die spät abends verhandelt werden, besser in die Medienberichterstattung integrieren. Dies setzt natürlich voraus, dass wir eine entsprechende Zulieferung von allen erhalten. Okay, ich glaube, den unteren Absatz spare ich mir, weil ich glaube, das ist tatsächlich für die intern relevant. Der 20 Piraten Live Twitter-Account wird geschlossen. Der war ja bislang dazu genutzt worden, dass man aus dem Landtag, wenn irgendwelche Reden gehalten wurde, dann live mitzutwittern. Da der aber relativ wenige Follower hat mit 400, schließt man den und wird jetzt in Zukunft über den normalen 20-Piraten-Account twittern, wenn da was ist. Die werden aber jetzt keine 5 bis 6 Tweets mehr pro Rede verfassen, sondern pro Rede einen zusammengefassten Tweet mit der Kernbotschaft der Rede verfassen. Weil die das sonst einfach personalmäßig auch nicht vernünftig gestemmt bekommen. Dafür brauchen die aber natürlich vorher von den Abgeordneten auch das Material. Gut, ich glaube, das ist letztendlich das Wichtigste. Gibt es dazu Rückfragen? Ja, wer bildet diese Arbeitsgruppe oder gehört dazu? Das ist mir jetzt nicht richtig klar geworden. Die Arbeitsgruppen sind Arbeitsgruppen innerhalb der Fraktion, also mit den Mitarbeitern, die wir haben, Referenten und so weiter. Also das ist eine rein fraktionsinterne Geschichte. Okay, danke. Sonst noch irgendwelche Fragen dazu oder Rückmeldungen? Ich muss sagen, ich finde das persönlich ganz schön, dass Sie da jetzt versuchen wollen, die Menge der Pressemitteilungen ein bisschen zu reduzieren, weil die gehen ja doch dann recht schnell unter, wenn es so viele sind. Finde ich dann also eine ganz schicke Sache und ich hoffe, dass das so klappt. Okay, da scheinen keine weiteren Fragen offen zu sein. Dann habe ich hier als nächsten Tagesordnungspunkt geplante PMs. Soweit ich jetzt weiß, sind keine PMs geplant. Ich habe zumindest keine Rückmeldung dazu bekommen. Ich hätte jetzt natürlich ganz gerne Uwe oder Nixus hier gehabt, die da das Ganze noch ein bisschen mehr auf dem Schirm haben. Das Einzige, was ich jetzt noch ein bisschen verfolgt habe, jetzt zumindest heute war, am 17. findet, oder ist ja der Tag gegen Homophobie, da findet in Köln wohl eine Aktion der Yuppies statt. Da ist jetzt die Frage, ob wir das in irgendeiner Art und Weise begleiten oder unterstützen wollen. Müssen wir uns überlegen. Und der Thomas möchte gern was sagen. Und der Manfred auch. Aber macht Thomas erstmal. Wegen Pressemitteilungen und Ankündigungen gibt es vom Landesverband auch was zum Thema Drosselcom-Kundgebung am Donnerstag? Stimmt, die ist jetzt auch Donnerstag, ne? Dann müsste im Prinzip morgen die Mitteilung raus, spätestens, damit das noch irgendwie mobilisiert. Ja. Da kann ich dir ehrlich gesagt wirklich nicht sagen. Dadurch, dass ich da nicht mehr unbedingt involviert bin, weiß ich das nicht. Ich frage da aber auf jeden Fall nach. Danke für den Hinweis. Also wir haben hier im Landkreis Recklinghausen die von den Kölnern leicht modifiziert und weitergeschickt. Das hat nicht viel Arbeit gemacht und hat zumindest den Sinn der Mobilisation. Vielleicht reicht das ja. Okay, nee, ich frage da auf jeden Fall nach. Ich gehe davon aus, dass die da was machen, aber ich habe nichts davon mitbekommen, zumindest bis jetzt. Manfred, was wolltest du noch? Wir hatten letzte Woche über den Internationalen Tag der Familie gesprochen und ich habe mit Joschi in Neumarkt auch nochmal darüber gesprochen und habe jetzt einen Blogtextvorschlag vorbereitet. Ihr findet den Link darin in der Zeile 180. Ja, wann ist der Tag der Familie? Morgen. Okay. Also ich glaube, das war aber auch so abgesprochen, dass ihr da seid, ne? Joschi wollte das und hat das auch über die Mailingliste geschickt und wollte sich auf dem BPT mit den Jungs und Mädels kurz schließen. Das ist rudimentär passiert. Moin zusammen. Hi. Okay, tragt es auf jeden Fall ruhig schon mal so mit ins Pad ein, damit Nixus und Uwe das gleich noch sehen können. Ja, es steht der Link drin, ja. Vielleicht wollen wir eben drüber schauen. Ich habe mir das heute irgendwie aus den Fingern geklopft. Ja, aber das ist als Blogtext gedacht? Ja, ich habe es jetzt nur gesagt, weil du geplante PMs abgefragt hast. Und eine PM ist ja nun viel zu spät, also habe ich es als Blogtext vorbereitet. Ich wollte es jetzt trotzdem bei den geplanten PMs kurz erwähnen, falls jemand anderer Meinung ist. Hat jemand den Link nochmal für mich? Zeile 180 im Pad. Ich meine den Pad-Link. Den vom heutigen Protokoll oder den gerade angesprochenen? Ja, das ist ein Protokoll. Bitte. Den Link habe ich gerade gepostet. Ja. Dankeschön. Manfred, bist du noch bis zum Ende der Sitzung da? Ja, wie ich eben schon sagte, ich habe meine Kinder noch nicht im Bett. Die werde ich gleich zu Bett bringen müssen im Verlauf der Sitzung. Dann werde ich zwischendurch weg sein. Aber du bist zum Ende hin dann wieder da, weil dann würde ich das vielleicht ganz gern hinten anhängen, damit wir da jetzt nicht alle dann da mitgucken müssen, sondern nur die dann letztendlich da vielleicht noch mit dran arbeiten möchten. Okay. Wenn das für alle so okay ist. Okay. Gibt es da sonst noch irgendwas, was von eurer Seite da diese Woche passieren müsste, sollte, wie auch immer? Okay. In der letzten Woche hat es keine PMs gegeben. Dann kommen wir zu den Teamberichten. Social Media, da hat es heute kein Treffen gegeben vor der ÖA-Sitzung. Da habe ich aber gerade schon zum Holarius gesagt, dass wir da, denke ich, gucken müssen, dass wir für Facebook vielleicht noch ein, zwei Leute dazu bekommen, die da regelmäßig was posten. Dadurch, dass der Paki da jetzt wohl so ziemlich ausfallen wird, der dürfte anderweitig beschäftigt sein. Und bei mir haut es im Moment auch zeitlich auch nicht hin, da wirklich was zu schreiben. Deswegen wäre es schon schön, wenn da vielleicht ein, zwei Leute nochmal sich finden würden, die da einfach regelmäßig mit posten könnten. Gibt es schon jetzt Leute hier, die da vielleicht Interesse dran haben? Facebook ist nicht meins. Ja, es ist einfach, also Facebook ist, denke ich, nicht zu unterschätzen, gerade jetzt auch, wenn es auf den Wahlkampf zugeht. Und es passiert recht viel, auch in der Fraktion. Und auch was so im Landesverband passiert, so wie jetzt, was weiß ich, zur Bestandsdatenauskunft, zur Drossel kommen und alles Mögliche. Das ist einfach schön, wenn sowas dann halt regelmäßig auch auf Facebook dann irgendwie kommentiert wird von unserer Seite aus und die Pressemitteilungen da verlinkt werden und so. Da brauchen wir aber halt Leute, die das auch wirklich regelmäßig machen. Und man merkt auch, wenn da regelmäßig was passiert, dann ist da auch eine höhere Zugriffszahl drauf. Ist ja klar. Und es wird halt auch mehr weiterverlinkt. Und auch wenn Piraten da bei Facebook immer so ein gewisses Problem haben, ist es aber auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir uns damit beschäftigen. Sieht so aus, dass im letzten Landtagswahlkampf und einige Zeit danach hatten das hier Oriander und ich gemacht gehabt. Ich denke mal, das können wir, also wenn es nur um Verlinken geht, dann können wir das dann wieder hinkriegen, wenn ihr wollt. Ja, klar, also es geht nicht nur um Verlinken, also es geht halt auch darum, vielleicht zu schreiben, was aktuell vielleicht gerade an Aktionen auch geplant ist oder so, das so ein bisschen mit auf dem Schirm zu haben, da auch Leute zu einzuladen zur Aktion über Facebook. Natürlich auch aktuelle PMs zu verlinken, aber das ist ja, also eine aktuelle PM zu verlinken, ist ja noch der kleinste Teil der Arbeit, das ist ja schnell passiert. Aber halt so auch Facebook im Auge zu behalten, gibt es da Rückfragen zu irgendwelchen Sachen? Das wäre schon ganz schön, wenn das halt noch ein, zwei Leute mitmachen würden. Also wenn ihr da noch Interesse dran habt, wäre das schön. Prinzipiell ja, aber jetzt fahren wir erstmal am Freitag für 3 Wochen in Urlaub. Ha! Schönen Urlaub euch. Danke. Polarius, gibt es zu Google Plus noch irgendwas? Nicht recht, nee. Ich habe ein bisschen die Berichterstattung vom Parteitag mit draufgezogen, aber nicht zu viel, damit das nicht überhand nimmt. Der Ben hat das ja für die Piratenpartei Deutschland sehr ausführlich gemacht. Also kann man jeden Tag 5, 6 neue Sachen. Habe ich mir immer das Schönste rausgezogen. Okay, habt ihr sonst irgendwie noch was auf Twitter mitbekommen, ob da noch irgendwas Besonderes war? Also, soweit ich mitbekomme. Da kriege ich ehrlich gesagt momentan von dem Landesaccount fast nie was mit. Ja, also das, was ich mitbekommen habe, war also nichts Besonderes. Ne? Es ist so, dass das Normale darüber gegangen, aber da war jetzt, glaube ich, nichts Außergewöhnliches. Okay, habe ich jetzt irgendeinen Teil vergessen? Nee, ich glaube nicht, ne? Wo wir gerade bei Twitter sind, Tobi und ich haben über den Twitter-Bot gesprochen. Ich habe jetzt im Prinzip auch die Möglichkeiten dafür, muss mich aber noch beschäftigen. Naja, schön. Bis nächste Woche, glaube ich. Okay, dann sollten wir es nächste Woche nochmal mit auf die TO nehmen. Jo. Fein. Dann Website NRW, wer kann dazu was sagen? Also eigentlich wollten wir uns gestern treffen, das hat dann kurzfristig aber doch nicht geklappt. Es ist jetzt im Raum morgen, glaube ich, nochmal zu versuchen, um die Fragen dort zu klären. Und der Björn hatte ja auch auf die Mailingliste so eine Übersicht gepackt, wie die NRW-Seite aktuell aussieht und Hinweise gegeben, was man da vielleicht besser machen müsste. Weiß ich nicht, was da jetzt bei der ersten Sitzung seitdem dann rauskommt. Die Testinstanz ist da und man könnte damit rumspielen. Wir müssen uns dann nur koordinieren, in welche Richtung das gehen soll. Falls sich jemand gerade langweilt, wäre nett, wenn irgendwer den Link aus dem Forum fischen könnte. Ja, ja. Ansonsten können natürlich alle Vorschläge auch machen. Und die Fragen, die bisher schon im Protokoll stehen und mitgetragen werden, sind natürlich auch diskutabel innerhalb der ganzen ÖA. Da müssten wir nicht aufs Webseitenteam warten. Nur falls jemand dafür Ideen, Interesse hat, Anregungen. Okay, gibt es da Rückmeldungen zu? Zu den Fragen bisher nicht, obwohl sie relativ wichtig wahrscheinlich für die komplette AGÖA sind, insbesondere die letzten beiden Fragen. Aber vielleicht können wir das jetzt diskutieren, ja, wenn jemand da schon was hat. Ja, hat schon jemand der Anwesenden irgendwelche Rückmeldungen zur Internetseite oder sich da noch näher Gedanken zu gemacht? Dieser Punkt in Zeile 138 scheint ja jetzt anlässlich des aktuellen LPTs, BPTs gewesen zu sein, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gab. War da was oder was ist da vorgefallen? Also es wurde, glaube ich, auch in meiner Abwesenheit mal kurz angesprochen. Es gab ein Update in der Nacht von Samstag auf Sonntag während des LPTs. Das lief eigentlich auch durch. Dann gab es ein bisschen Verwirrung in der AG Technik, wodurch es ein Backup-Einspielen gab. Aus meiner Sicht vollkommen unbegründet, aber das ist nun mal so. Und wir haben uns dann darauf im Nachgang verständigt, dass wir mit der AG ÖA zusammen irgendwie Regeln aufstellen, mit welchen Vorlaufzeiten sowas gemacht werden sollte, wer informiert werden sollte, wann eventuell gar nichts gemacht wird, mit welchen Zeiten dahinter. Da ist die AG Technik aber eher der Meinung, das müsste, wenn dann, die AG ÖA auch ein bisschen vorgeben, weil die ja Hauptnutzer der Webseite sind. Also ich fände es auf jeden Fall gut, da eine Sperrung zu haben für größere Sachen. Es geht jetzt ja, Masch, du bist noch an, es geht jetzt ja mehr um Updates der Plugins oder der Blog-Software allgemein, jetzt nicht einfach um Einträge, oder? Nein, wenn dann am WordPress-Kurses hin. Was würdet ihr da für einen vernünftigen Vorschlag halten? Also ihr könnt das ja wahrscheinlich am ehesten abschätzen, die sich da direkt mit beschäftigen, wie schlimm man da was kaputt machen kann, so dass es nicht mehr rechtzeitig zu reparieren ist. Also kaputt machen kann man immer gut. Wenn wirklich was komplett ausgefallen ist, müsste man ein Backup einspielen. Da denke ich, also wir versuchen diesen Prozess auch zu beschleunigen von der technischen Seite her, so dass man maximal einen Tag bräuchte, um das wieder rückgängig zu machen. Wir hatten auch mal geguckt für den letzten LPT, eine erhöhte Benutzerzahl war dort nicht zu erkennen, aber wir sind uns da sicherlich einig, während dieser Tage macht es vielleicht keinen Sinn, da nochmal was einzuspielen. Einfach aus Prestigegründen, obwohl, wie gesagt, bisher nicht erkennbar war, dass da jetzt mehr Ansturm war auf die Seite. Also ich fände es auch nett, da auf jeden Fall vorher eine Pause zu haben, seien es jetzt 3-4 Tage, eine Woche, was weiß ich. Gerade weil ja dann der eine oder andere vielleicht ganz mies davon getroffen wird, wenn er noch irgendwie den Anfahrtsweg nachgucken wollte oder weil die Presse sich noch verstärkt tummeln könnte. Also wie gesagt, mir persönlich ist das fast egal. Wir können uns da auf eine Woche vor einem Parteitag gerne einigen. Wir hatten auch die Idee, ob irgendwie während des Wahlkampfes auch schon so eine Art Timeline erstellt wird, ab wann vielleicht an der Seite schon gar nichts mehr gemacht werden darf. Da könnte man auch nochmal drüber nachdenken, ob man das will oder ob man sagt, naja, ein bisschen Flexibilität ist vielleicht auch nicht schlecht, falls wir noch was brauchen. Vielleicht braucht man ja auch gar nicht so eine ganz starre Regelung, dass man jetzt sagt, bis zum September nichts mehr oder eine Woche um die Tage nichts mehr. Vielleicht wird schon helfen, wenn Updates angekündigt werden und beziehungsweise ansonsten, wenn es irgendwas Kurzfristiges ist, dann nur unangekündigt rumgebastelt wird, wenn was kaputt ist. Ja, da kam eben auch die Frage auf Ankündigung oder Beschluss der AGÖA dafür. Da würde ich persönlich sagen, ist die AG jetzt auch nicht wirklich ein Entscheidungsgremium. Da könnte man dann vielleicht eher beim Vorstand anfragen oder so, obwohl denen das wahrscheinlich auch egal sein wird. Andere Meinung? Ich würde das eher denen überlassen, die speziell auch Homepage machen. Das wäre also jetzt auch eher so mein Teil der AGÖA. Also die Leute müssten eigentlich selber kritisch oder gefährlich ein Update sein kann und dann eben überlegen, ob das jetzt gerade notwendig wäre oder nicht. Ebi, man hört dich nicht. Also wie der Martin einleitend ja schon gesagt hat, weiß man bei einem Update leider Gottes nie, was und ob etwas in die Hose geht. Das abzuschätzen ist zwar möglich, aber hundertprozentige Sicherheit kann man nie erzielen. Korrekt. Und beim letzten Update war die Seite von, ich sag mal, 0 Uhr bis 3 Uhr mit einem, also im Wartungsmodus, da kam dann eine Seite, wir arbeiten gerade dran und danach lief sie wieder. Man kann sich natürlich drüber streiten, ob in den 3 Stunden jetzt die Welt untergegangen wäre, aber eine Auszeit müsste man sicherlich immer ein bisschen einplanen, falls dann doch was auftritt. Martin, ich würde mich gerne mit dir mal vielleicht telefonisch morgen oder wann du Zeit hast, über das ganze Thema unterhalten wollen. Bitte. Also ein sorry, ein Vorschlag oder weiteres Vorgehen wäre ja vielleicht, dass man es der, dass man es den Leuten überlässt, die es machen und dann einfach aus von unserer Seite her jetzt die Bitte heranträgt, Updates nicht auf große Termine zu legen. Also vorher einmal in die Terminliste zu gucken, ist da jetzt irgendwie gerade Demo oder LPT oder sonst was. Und wenn es dann nicht auf den Nägeln brennt, dann zu solchen Terminen Abstand zu halten, aber sonst es den Leuten zu überlassen. Gut, also nehme ich mal mit, dass wir das vielleicht nochmal kurz im Webseitenteam besprechen. Und vielleicht finden wir da irgendwie Kriterienliste, weil wenn man sich den Terminkalender anguckt, könnte man so ziemlich jedes Wochenende vergessen, was das angeht. Ja, aber nicht jedes Wochenende ist posterrelevant, also nicht so hundertprozentig. Okay, ich würde, glaube ich, ganz gern an dieser Stelle jetzt einen Cut machen und das dann weiter in die vertrauensvoll weiter in die Hände des Webseitenteams geben. Es sei denn, es hat jetzt hier noch jemand eine dringende Rückmeldung dazu. Okay. Also wie gesagt, wichtig wäre vielleicht noch ein Feedback, das muss ja jetzt nicht gleich sein, auf das, was der Björn da gemacht hat. Weil es sicherlich sinnvoll ist, wenn man sich das anguckt, die Struktur nochmal zu überarbeiten. Und wir haben jetzt die einmalige Möglichkeit, das auf dem Testsystem zu machen. Und dann erst mit einmal aktiv zu schalten, als wenn man das am offenen Herzen machen muss. Ja, okay, dann nehmen wir das auf jeden Fall so ins Protokoll auf, dass sich jeder da einfach ruhig nochmal anschauen soll, was der Björn da vorbereitet hat, sich nochmal Gedanken dazu macht, was man da gut dran findet, was vielleicht nicht so gut, und dann einfach nochmal sich das anschaut. Okay, soweit? Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, das ist Krähennest. Hier hatte jetzt schon jemand was reingeschrieben. Wer war das? Ich. Magst du kurz was von erzählen? Da steht doch alles da. Wie gesagt, wir haben haufenweise Mitschnitte gemacht und Interviews auf dem BPT. Also das meiste eigentlich da, Stefan. Was soll ich sagen? eine Zusammenfassung vom Bundesparteitag wollte er bestimmt nicht haben. Also ich müsste jetzt nicht unbedingt haben. Es sei denn, es besteht da von anderer Seite Bedarf. Naja, wie gesagt, wir haben haufenweise aufgenommen, wir sind in der Summe 15, 20 Interviews, ein paar Video-Interviews dabei, wir hatten die Kamera vom Paki dabei und so weiter. Also wir sind momentan im Nacharbeiten. Ja, schön, das klingt doch super. Dann kann ich von Krähennests Seite aus noch berichten, dass die WAKO gestern das Interview mit dem Jens Ballerstedt gemacht hat. Die führt jetzt ja regelmäßige Interviews durch mit den Landesvorstandsmitgliedern. Das ist auch schon hochgeladen, das kann man sich schon anhören im Krähennest. Dann sind wir im Moment dran, der Bernd und ich, mit den Leuten zu sprechen, die Anträge zu, naja, wie soll ich es jetzt nennen, was am Wochenende in Sachen SMV beschlossen worden ist. Die einen sagen, es ist eine SMV, die anderen sagen, es ist keine SMV. Bernd und ich sind da auf jeden Fall dran, mit den Leuten zu sprechen. Das ist ja in erster Linie der Entropie. Der hat sich da über ein Jahr lang mit beschäftigt, mit diesem Thema. Und da wird es, glaube ich, heute spät abends macht Bernd noch ein Podcast-Interview erstmal dann mit ihm. Und in der nächsten Woche gibt es dazu einen dicken Engel am Mittwoch ab 19 Uhr. Da werde ich mit dabei sein und den dicken Engel aufnehmen. Und im Nachgang werden wir dann auch nochmal einen Podcast aufnehmen. Wobei es da auch nicht nur darum gehen wird, das Ganze vorzustellen, sondern auch so ein bisschen die Vorzüge und Nachteile davon darzustellen. Also es werden auch durchaus dann kritische Stimmen im Podcast zu hören sein und ich werde das Ganze dann moderieren. Kannst du das Datum dann nochmal eintragen in 163? Nächste Woche Mittwoch müsste dann der 22. sein. Kurze Zwischenfrage an Abby. Kann man mich hören? Ja, man kann dich hören. Abby, ich wollte fragen, ob die Interviews von Neumarkt, die Video-Interviews schon irgendwo zu sehen sind. Das weiß Wutze genau, der hat die Kamera und hat auch die Sachen runtergezogen. Das ist natürlich eine Menge Nachbearbeitung. Wutze? Bin da. Also, ich habe ein Video vorhin hochgeladen. Das sind urige Datenmengen und ich muss echt gucken, wo ich den Scheiß hinschiebe. Das kleinste Video, und zwar das mit McWires, was du gemacht hast, sind 2,4 Gigabyte. Die habe ich gerade so in meine Dropbox gekriegt. Die ist vor 10 Minuten fertig geworden und die anderen Interviews haben Größenordnung von 10, 15 Gigabyte im RAW-Format. Also wir werden das dann auch ins Krähennest packen, damit man das dann sieht und uns die Spannenden mal raussuchen. Wir haben eine Menge gemacht. Okay, danke für die Auskunft. Keine Ursache. So, Entschuldigung, jetzt war ich gerade kurz abgelenkt. Sind wir jetzt soweit durch mit dem Thema, oder? Ich denke, ja. Okay, dann habe ich als nächsten Punkt schon draufstehen, Request-Tracker-Team. Da kann jetzt, glaube ich, gar keiner der Anwesenden irgendwas zu sagen. Deswegen lassen wir den Punkt einfach mal so offen. Dann haben wir dann schon das Nebelhorn-Piratenradio. Da kann uns der Wutze sicherlich noch ein bisschen was zu sagen. Kann ich. Also, wo fange ich jetzt an? Also das Piratenradio läuft definitiv wieder. Ich habe seit Freitagmittag die Zugänge zum Server vom Radio zum Bundesparteitag gekriegt von der Niki. Ich bin momentan am Server konfigurieren und noch ein bisschen was rumstricken, zumindest ein paar Sachen, damit es für uns einfacher wird. Es läuft wieder und wir haben sogar auf dem Bundesparteitag so zwischen 1 und 3 Leute fürs Radio als auch fürs Screenness dazu gewonnen. Müssen wir mal gucken, wie wir die denn noch integriert und vor allen Dingen aktiviert kriegen. Wie gesagt, ich brauche für den Server noch etwa eine Woche, 14 Tage, je nachdem, was ich hier an Bett finde. Und wir haben auch wieder, also da wirklich 25, sind nicht etwas drüber, 25 Stunden Audio mitnet. Ich habe den kompletten Bundesparteitag mitgeschnitten und bin halt so an den interessantesten Sachen am Rausschneiden, auch die Diskussionen, die ganzen Podcasts und Interviews, die wir gemacht haben. Wie gesagt, riesige Datenmengen, so wie es oben steht, sind auch dort angefallen. Es ist einfach nur unglaublich. Und das geht, wie gesagt, alles jetzt die Woche noch bis spätestens, ich hoffe spätestens Donnerstag, alles noch ins Grennest drüber. Ja, super. Und es gibt seit vorhin sogar eine Test-App zum Nebelhorn-Radio hören für Android momentan. Ich habe es aber noch nicht getestet, weil der Wolfgang aus München hat das erst fertig gemacht und vor einer halben Stunde, glaube ich, in die Mailingliste gejagt. Ja, cool. Dann werden wir da sicherlich nächste Woche noch ein bisschen mehr zu hören können. Gerne Link reinposten oder einen Namen oder so. Nein, das möchte ich selber testen, so. Guck sie mal bis nächste Woche an, dann wäre schön, wenn wir dann einen Link bekommen. Ach, klar doch. Okay, gibt es da Rückmeldungen oder Fragen zu? Okay, dann gehen wir schon zum nächsten Punkt weiter, die EchoBot-Schulung und Request-Tracker-Schulung. Wir hatten da ja eigentlich, also ursprünglich war es ja so geplant, ich hole mal ein bisschen weiter aus, dass eine EchoBot-Schulung stattfindet, dafür hatte ich ein Doodle aufgemacht. Dann kam die Frage auch nach der Request-Tracker-Schulung. Irgendjemand hat hier kein Push-to-Talk. Nach der Request-Tracker-Schulung. Und da haben wir dann gesagt, komm, also wenn das eh nach Möglichkeit in Anwesenheit stattfinden soll, dann lass uns doch sehen, ob wir die Termine nicht zusammenlegen können. Die Request-Tracker-Schulung hätte auch an dem Termin am 13.05. stattfinden können. Das macht der Daniel Neumann, hat sich dafür bereit erklärt. Er sagte auch, dass er da in der Terminfindung recht flexibel ist. Wir sollen ihm im Prinzip eigentlich nur Bescheid sagen, wann es sein soll. Die EchoBot-Schulung gestaltet sich da anscheinend etwas schwieriger. Die Claudia war da bis jetzt als Bindeglied zuständig zwischen den EchoBot-Vertretern und uns. Das werden wir jetzt ein bisschen abkürzen. Sie wird mir die Kontaktdaten von den Menschen geben, damit ich da direkt mit denen sprechen kann. Ich habe das Doodle jetzt nochmal ein bisschen erweitert. Das ist da ja verlinkt im Pad. Da bitte einfach nochmal reinschauen. All diejenigen, die Interesse haben an einer EchoBot- und Request-Tracker-Schulung, sich da einfach einzutragen, dass wir da möglichst zügig dann jetzt einen neuen Termin finden. Die Schulung sollte nach Möglichkeit wir möchten die ganz gerne in der Berti machen. Es ist natürlich schicker, wenn die Leute dann auch wirklich in die Berti kommen. Also Daniel Neumann sagte, dass er das auch durchaus über Mumble machen kann, aber es ist natürlich immer ein bisschen hampelig. Also von daher wäre es schon schön, wenn die Leute, die Interesse haben, dann auch wirklich in die Berti kommen könnten. Könntest du die Schulungsleiter vielleicht bitten, sich da auch frühzeitig einzutragen oder schon mal bei denen nachfragen, wie das so ist? Weil wenn die jetzt eh nur an 1-2 Terminen Zeit haben, dann müssen wir nicht jedes Mal die ganzen Wochen ausfüllen. Ja, also wie gesagt, Daniel sollten wir einfach dann nur Bescheid sagen. Er sagte, wir sollten einfach einen Termin raussuchen und er wäre da recht flexibel. Er wäre eh in Düsseldorf, dann könnte er abends dann auch eben reinkommen. Mit EchoBot muss ich tatsächlich noch sprechen. Da frage ich nach, ob die da irgendwelche Tage haben, wo es bei denen nicht passt. Das schreibe ich dann noch in die Doodle-Umfrage rein, sobald ich dann eine Rückmeldung habe von denen. Danke. Gibt es da sonst noch Rückfragen zu? Okay, dann der nächste Tagesordnungspunkt Wahlkampf. Wer hat das da reingetragen? Der ist von mir. Soll ich kurz was dazu sagen? Ja, gern. Ist der Thomas Weyers wieder da? Der hatte darum gebeten, dass wir ihm Bescheid sagen, wenn es um das Thema Wahlkampf geht. Ah ja, ist wieder da. Okay. Bin da. Alles klar. Ja, es war ja für den Masch. Kannst du vielleicht Push to Talk anmachen? Du echoest mich ziemlich oft. Okay, nicht da. Versuche ich leise zu sprechen. Es war ja eigentlich für den 15. Termin angesetzt, der jetzt, wie ich es mitbekommen habe, wohl wieder ausgefallen ist. Ich denke aber, dass wir dringend ein Treffen zwischen ÖA, Landesvorstand und der Wahlkampfkoordination brauchen, weil irgendwie noch nicht so wirklich was passiert. Also ich weiß und glaube, dass sehr viele Leute mit sehr vielen Sachen produktiv und auch sinnvoll beschäftigt sind, also an Hintergrundarbeit, an Verwaltung und so. Aber ich denke, es wird langsam immer drängender Zeit, dass wir der Basis ermöglichen, mitzumachen, beziehungsweise ihnen ja ein bisschen Motivation vor die Füße werfen. Wir haben ja eigentlich viele Leute, die schon Lust hätten, was zu machen. Und da finde ich, dass die drei Parteien sich auf jeden Fall mal zusammensetzen sollten, um zu gucken, wie man jetzt Aktionen startet oder wer sich dafür zuständig fühlt. Weil ich habe das Problem oder ich habe den Eindruck, dass auch so ein bisschen Problem ist, dass jetzt gar nicht mehr so richtig klar ist, was ist jetzt wessen Zuständigkeit und ich habe so den Eindruck, es ist eigentlich bei der Wahlkampfkoordination verortet, aber die sind natürlich auch nur ein paar Personen und können jetzt nicht den ganzen Wahlkampf durchplanen bis zum September. Also ich fände es tatsächlich sehr gut, uns mit denen mal zeitnah zusammenzusetzen, inklusive Landesvorstand, dass man da halt mal gucken kann, wie man das Ganze jetzt angeht. Die Solzken ist sogar auch da. Dann sag du am ehesten was dazu. Ich wollte nicht reingrätschen, Britta. Entschuldigung, aber ich kann da vielleicht kurz was zu sagen. Ich bin vollkommen auf eurer Linie. Wir hatten die AG Events ja auch nochmal irgendwie, vielleicht die auch nochmal mit reinholen. Wir haben da ja Ansprechpartner auch für den Bereich Aktion definiert und ich nehme das sind der Andreas und der Thomas im Speziellen und vielleicht aber auch gut, das schneidet ja auch solche Bereiche wie Social Media sonst auch noch an und ich nehme das auf jeden Fall. Wir haben ja morgen unsere Sitzung in der Berti und ich nehme das auf jeden Fall mal mit und werde das auch da anregen, dass wir uns da, wie auch immer, ob ihr ein Doodle startet, dass wir mal einen gemeinsamen Termin finden oder so, aber ich von meiner Seite plus eins und wie gesagt, ich nehme es mit und trage es dann an die primär Verantwortlichen auch weiter. Also morgen findet das Treffen statt, habe ich jetzt richtig verstanden? Nein, also morgen haben wir unsere normale, wir haben immer unsere Teamsitzung mittwochs, also generell immer, wir vier Koordinatoren. Diese andere Sitzung da, dieser Mediationskram, das wurde jetzt eigentlich am Wochenende befunden, dass Mediation an der Stelle nicht mehr notwendig ist und der Termin, hätte ich auch gedacht, dass Paki da vielleicht mal eine Mail rumschickt und das den Beteiligten dann irgendwie mal mitteilt, aber da wart ihr da auch mit drin eigentlich, AGÖA? Ich meine, das war ja eigentlich nur KV Düsseldorf, also jetzt genannte die AG Technik, wir und der LAFU, also da war ja AGÖA eigentlich gar nicht so mit betroffen an der Stelle, wenn ich das richtig verstanden habe. Hat's denn da inzwischen, Uwe ist jetzt leider nicht da, ich habe jetzt auch mit ihm nicht mehr telefonieren können vor der Sitzung, hat's da jetzt ein Treffen irgendwie noch stattgefunden zwischen Pressesprechern und euch? Weil da war ja auch noch mal eins angedacht, glaube ich. Also wir haben, was da so an Spirenzchen war, das ist alles beigelegt, ist alles gut, mit Uwe ist alles gut, mit ja, Nixus habe ich das auch geklärt, was da so ein bisschen unschön im Mumble seinerseits abgelaufen ist, aber auch wir haben miteinander gesprochen. Also die Zusammenarbeit kann starten, aber diese Abgrenzung und die Definition der Zuständigkeiten, nenne ich es jetzt mal, oder was die Leto eben schon angerissen hatte, ja, halte ich auch für sinnvoll, dass wir uns da einfach nochmal zusammensetzen und da nochmal gucken, wer was übernimmt. Und natürlich können wir, es ist auch gar nicht unser Anliegen, da irgendwas komplett alleine zu machen, weil wir das auch gar nicht können. Und es ist ja eher so die Idee gewesen, der Wahlprüfstein passiert schon. Ich habe das schon, oder das Team da ist im Aufbau. Und ich hätte halt auch gedacht, irgendwie, dass auch der Andreas und Thomas da halt ähnlich vorgehen, dass sie da auf euch vielleicht auch mal zugehen und halt dann so eine Art Team eben auch mit aufbauen. So. Also und euch da reinziehen und das war ja eigentlich auch so im Konzept angedacht oder so eine Schnittstellen da auch mit der AGÖA zu haben und insofern, ja, lasst uns einen Termin finden quasi. Okay, die Lito trägt das alles schon so ins Bett mit ein. Jetzt sind Uwe und Nixus ja beide nicht da. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich habe meine Beauftragung ja abgegeben vor 2-3 Wochen. Ja. Habe ich gesehen, aber du bist ja irgendwie, wenn auch, korrigiere mich an der Stelle, aber du machst ja durchaus noch mit, so was Krähennest oder so angeht und die Dinge oder so Video mit Bernd. Also so, und du bist ja auch jetzt hier, also du machst, bist auf jeden Fall scheinbar noch tätig, auch wenn du jetzt diese Beauftragung niedergelegt hast. Ja, ja, genau. Nee, also ich wollte damit nur sagen, dass ich da nicht unbedingt zwangsläufig jetzt alles so mitbekomme, was gerade so Sache ist. Deswegen, wie gesagt, die Lito trägt es jetzt einfach mal so ins Pad ein und dann werden Hufo und Nixus sich das auf jeden Fall ja auch angucken können beziehungsweise durchlesen können und auch die Aufzeichnungen hören können. Ich spreche die beiden da auch nochmal drauf an, dass da jetzt, also wäre ja schon sinnvoll, wenn da kurzfristig dann irgendwie vielleicht nochmal ein Termin stattfinden könnte. Ist denn da jetzt irgendwie in näherer Zukunft, stand ja immer mal so ein Kick-Off-Termin im Raum, ist denn dazu schon irgendwas angedacht? Also meinerseits, ja, ich bin in meinen Bereichen relativ weit soweit oder das läuft ganz gut. Social Media hatte Jasna jetzt ja auch mal so angefangen, da was zusammenzusammeln. Ich halte halt, also was meine Idee dieser Kickoff-Veranstaltung halt auch wäre, ist, dass wir tatsächlich dann mit einem erweiterten Kreis halt irgendwie das Ganze nochmal initiieren. Von der Party hast du aber mitbekommen, oder ihr? Das, ja, das hatte ich ja, glaube ich, wir hatten ja auch DM'd, hin und her DM'd, wegen 21.06. Ich meine, gut, das ist ja jetzt nicht so in dem Sinne, ja, Kickoff würde ich das nicht nennen, aber ja, ich werde auch das morgen nochmal anregen, aber das, es gibt halt intern Bereiche, die laufen schon ganz gut, bei anderen muss da noch ein bisschen was passieren und ich würde da einfach gerne dann auch mal viele Beteiligte zusammenbringen, da oder mehr als nur jetzt so einen 10 oder 2 Handvoll Leute bei dieser Kickoff-Veranstaltung, dass wir uns wirklich halt alle auch mal persönlich kennenlernen und wissen, wer mit wem arbeitet. Wir müssen ja auch noch die Bürosituation überhaupt mal einrichten. Das mit den Telefonen hakt jetzt mehr an anderen Dingen, weil gewisse Rechnungen von Seiten der Technik zum wiederholten Male nicht bezahlt wurden und die Technik da im Moment auch sagt, sie hat im Moment eigentlich keinen Bock, da irgendwie noch was zu machen, solange diese Rechnungen nicht bezahlt sind. Und ja, es ist alles etwas... Ja, es ist im Werden, aber noch nicht komplett fertig. Wir schreiben heute, oder Jessen und ich hauen auch heute Abend nochmal eine Info-Mail raus, auch wie das bei Plakaten weitergeht und so ein bisschen derlei Dinge. Also ich finde das erst... Ich finde es erstmal sehr gut zu hören, dass die Unstimmigkeiten soweit beigelegt sind. Und ja, ich denke auch, dass es nötig oder an der Zeit jetzt langsam ist, so offiziell auch nach draußen zu kommunizieren. Die Piraten machen jetzt auch Wahlkampf. Und dafür, denke ich, brauchen wir dann auch den LAFO im Boot. Und ja, von der ÖA hier werden sich bestimmt eine Menge beteiligen, sowas mit vorzubereiten. Und auf jeden Fall cool zu hören, dass ihr da offen seid und wir dann hoffentlich bald mal irgendwann Termin finden. Also ich würde allerdings die Kick-Off-Veranstaltung vielleicht noch ein bisschen losgelöst sehen von einer solchen Wahlkampf-Auftakt-Veranstaltung. Das Thema Wahlkampf-Auftakt war auch auf dem Bundesparteitag Gesprächsthema, auch von Seiten anderer Landesverbände, die auch meinten, ja, passiert denn hier nochmal was und auch irgendwie von Bundseite aus oder bla oder wie, was ist denn hier los, was ist auch in anderen LVs? Und da war dann die Aussage so von Seiten des Bundes mehr so, ja, okay, Leute, wir befinden uns eigentlich schon längst im Wahlkampf und ja, so, also es ist wohl von Bundseite nicht wirklich jetzt nochmal zentralisiert irgendwas geplant. Die Bayern haben, meine ich, so eine Art Auftaktveranstaltung jetzt auch schon gehabt. Bei euch, Uwe, hatte mal was angeregt, irgendwie eine Rheindampferfahrt, bla. Aber wie gesagt, ich sehe grundsätzlich Kickoff mehr so intern und Wahlkampfauftakt nach extern draußen. Und wenn ihr da Ideen habt, wie man das gestalten kann, ich bin nicht der größte Kreativling, was sowas angeht. Deswegen liegen die Aktionsplanung, liegt das auch nicht primär bei mir. Und ich bin da definitiv offen, wenn ihr sagt, das und das wäre doch ganz cool oder das und das könnte man doch mal als Aktion für einen Wahlkampfauftakt machen, dann bitte gebt Ideen gerne rein oder lebt euch aus und nochmal vielleicht am Rande. Wenn man so intern zwischen den Ländern, also da war ja auch einiges an Kommunikation und auch Treffen und um euch vielleicht auch ein bisschen zu beruhigen, ich glaube NRW ist schon eine derjenigen, die da vorne mit dabei sind, was so die Planung angeht. Also wir stehen da mit Berlin, glaube ich, sind da schon mit am weitesten. Also es sieht in anderen Landesverbänden weitaus noch unorganisierter und unstrukturierter aus. Bei uns müssen jetzt halt, wir müssen halt alle nur mal irgendwie Schnittstellen mehr noch irgendwie besser hinkriegen und einfach mal die Zusammenarbeit forcieren. So. Aber ich denke, gute Grundlagen sind tief gelegt. Also uns als Kandidaten hat der Bundesvorstand am Samstag mitgeteilt, dass wir das piratige Mandat haben und loslegen sollen, wo wir können und wo wir wollen. Das war die Reaktion darauf, nachdem wir jetzt 2 Monate lang Konzepte vorgelegt haben. Wir haben uns quasi erklärt, dass wir keine Konzepte haben und wir jetzt machen können, was wir wollen, zusammen mit unseren Landesverbänden. Wir versuchen sollen, in die Presse zu kommen, womit wir es richtig halten und das über die Landes- als auch Bundesebene versuchen können. Und also keine weiteren Absprachen mit dem Bufo notwendig sind. Ich war total begeistert über diese Ansage und freue mich immer noch. Okay. Entschuldigung. Also Name von meiner Seite, dieser Wahlkampfauftakt in Bayern ist übrigens am 8.6. als Dampferfahrt auf die Herreninsel am Herrenchiemsee, wo damals das Grundgesetz verhandelt worden ist. Okay, Solzke, ich würde noch mal ganz kurz nachfragen, da steht jetzt im Pad noch der Termin 21.6. drin. Was genau ist da geplant? Am 21.6. nagelt mich nicht hundertprozentig. Ich sag zu 80-90% ist der Termin fix, aber da ist Britta gerade noch am Sondieren, ob wir in der Berti grillen dürfen, inwiefern wir das machen dürfen. Aber wir hatten schon so geplant, das ist ja auch ein Tag vor Beginn der, ich nenne sie mal die heiße Phase, ne, diese 3 Monate Wahlkampf. Und wir wollten ein bisschen grillen, auch da soll auch dann ein DJ vor Ort sein, da würden wir uns auch drum kümmern. Und ja, ich weiß nicht, ob man vielleicht auch sowas, das ist halt gut, ist das sinnvoll, das da zu machen? Eine Wahlkampfauftaktveranstaltung ist es zu spät, aber wir können da sicher sonst auch so als irgendwie Auftakt für die heiße Phase, weiß ich nicht, also ob wenn das aus eurer Sicht, ich meine, ein bisschen Vorlauf brauchen wir auch für die Planung, ja, vielleicht macht das Sinn, das da zu machen, aber da bin ich relativ, habe ich jetzt noch keine Meinung, aber man könnte es natürlich als eine solche Veranstaltung dann deklarieren oder es zu einer solchen werden lassen. Also da werden voraussichtlich halt die Kandidaten eingeladen werden. Wir werden auch die Landtagsabgeordneten einladen. Da habe ich mit Einzelnen schon gesprochen. Die haben sich den Termin auch schon mal vorgemerkt. So fanden das auch alle gut. Ja, aber auch halt so ein bisschen, um mal zu motivieren und um halt, wer will, kann da auch Plakate, die dann hoffentlich da in der Berti zum Teil schon vor Ort sein werden. Die Lagerplanung machen wir morgen und schließen wir hoffentlich Ende der Woche dann auch final ab, wo die Lager sein werden, jetzt für die Plakate und so. Und ja, ich weiß nicht, eure Meinung, ist das zu spät? Wäre das vielleicht auch gut, das zu verknüpfen mit einem Wahlkampfauftakt, diese Sache? Oder fällt euch da noch was anderes ein? Wie gesagt, diese Dampferfahrt auf dem Rhein oder was Uwe mal angedacht hatte, wäre auch eine Idee. Also ich bin da wirklich offen. Also ich persönlich finde tatsächlich den internen Kickoff auch wichtiger als jetzt nach außen einen ganz förmlichen Wahlkampfauftakt, weil ja, da stimme ich zu, dafür ist es schon recht spät. Die Grünen zum Beispiel machen jetzt schon irgendwie seit 200 Tagen vor der Wahl ihren Abwahlkalender und so. Aber einfach so unseren Leuten zu zeigen, so jetzt legen wir los. Dafür fände ich es auch ganz schön, auf der Wiki-Seite dann irgendwie nochmal einen Bereich einzurichten, zu der Hauptseite irgendwie zu verknüpfen, dass sich die ganzen Leute, wie man so schön sagt, mit dem piratigen Mandat, die da irgendwas vorhaben oder aktiv werden wollen, da auch so ein bisschen vernetzen können. Wie sehen die anderen das? Ich habe die Idee, glaube ich, magst du es, ich habe die Unterseite der Berti oder ich habe das noch nicht ganz verstanden? Die Berti-Startseite ist ja mehr so ein Informationsportal eurerseits jetzt. Da gab es ja auch so ein bisschen Unstimmigkeiten, wer darf da jetzt was eintragen oder was soll da draufstehen. Aber ich fände es ganz schön, wenn wir da vielleicht noch irgendwie einen Bereich schaffen können, der praktisch offen für alle ist, wo sich koordiniert werden kann mit Ideen und Terminen und so, also wo die Leute sich einfach so ein bisschen austauschen und vernetzen können. Aber ist jetzt auch erstmal nur so ganz ganz grob der Richtungswunsch oder als Idee angebracht, wird sicherlich erst konkreter, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen abgesprochen hat, wie man jetzt den Kickoff machen will, was man, wie man da an die Basis rantritt. Also ich hätte nochmal einen Hinweis zu dem Thema Kalender, der über die Berti gepflegt wird und wo eben möglichst die Termine eingetragen werden, wo auch vor Ort in den Kreisen, die das organisieren, die Hoffnung haben, dass da eben auch von außen Leute dazukommen. Also ich sage das jetzt deshalb, weil ich durch Zufall eben einen Link gesehen habe zu einem Bambuser, zu dem Neusser Stammtisch und extrem gute Qualität, auch sehr gut zu hören, wenn man entsprechend den Ton hochgefahren hat. Und da war der Stahlrabe unter anderem mit dabei und Daniel Zahn und Co. Und die haben sich darüber unterhalten, was sie jetzt im Wahlkampf machen und haben also auch durchaus recht ambitionierte Termine festgelegt. Vor den Ferien wollen sie ein großes Vernetzungstreffen auf irgendwie so einer großen Wiese machen, wo man campen kann und so weiter und wo sie dann auch gerne Listenkandidaten und Leute aus dem Landtag dabei haben wollen und Anfang September auch sowas Ähnliches. Und das läuft jetzt im Endeffekt, wie man sieht, in den Kreisen recht intensiv, dass da solche Termine irgendwie vorbereitet werden. Und im Moment ist das sozusagen so eine Art Verfahren, wo keiner voneinander weiß. Und hilfreich, glaube ich, wäre das, wenn das in so einen Kalender eingetragen wird, dass zumindest die, die jetzt schon konkret auch etwas haben, wo sie auch überregional mit wirksam werden können, dass man das sieht und die anderen, die was machen, sich dann drumherum gruppieren können, dass nicht durch Zufall nachher wieder 3 oder 5 oder 7 solche Geschichten auch in der Nähe alle gleichzeitig stattfinden und alle hoffen, dass die anderen dazukommen und das geht natürlich nicht, weil sie ja selber was machen. Also, zu den Kalendersachen. Es wird, ja natürlich haben wir Kalender in Planung und ja, es wird auch in dieser Woche hoffentlich noch ein Kalender verlinkt werden auf der Berti-Seite, wo alle Leute, auch die Direktkandidaten, bitte gerne ihre Aktionstermine eintragen können sollen. Ich erfuhr heute oder gestern vielmehr per SMS, ich habe bei Andreas dieses Gantt-Tool, die Pflege dessen liegt bei Andreas, so genauso wie die Bitte, die Terminschiene fortzuführen oder diese Termine im Blick zu behalten, von denen du eben unter anderem sprachst. Ein Andreas antwortete mir, ja, er würde alle Termine einfliegen, die ihm halt übermittelt würden. Ja, da habe ich gedacht, ja, lieber Andreas, dann solltest du vielleicht auch mal kommunizieren, dass man dir die mitteilen soll. Also, wenn ihr Termine habt, gebt sie alle bei Andreas rein, er wird sie hoffentlich dann einfliegen. Es ist eigentlich so, war es gedacht, dass das halt bei ihm liegt, genau diese Termine, die auch von extern so kommen oder sämtliche Ideen, dass ihr die bei uns reinspült und wir die halt auch promoten und supporten und wenn ihr Hilfe braucht, helfen wir auch gern. Aber unser Anliegen war nie und ist auch nicht, sämtliche Veranstaltungen alleine zu planen oder diese Ideen. Wir nehmen dankbar gerne alles an und ich habe, wie gesagt, Andreas gestern noch mal ein bisschen gepiekt und warte da auch so ein bisschen, dass da was kommt und nehmen aber auch das gerne noch mal mit, dass dieser Wunsch da ist. Vielleicht auch jetzt nicht nur von meiner Seite, sondern auch von extern, dass das einfach auch ein bisschen drückt. Also ich habe das auch schon 1-2 Mal angesprochen und werde es auch morgen noch ein 3. Mal tun. Steht das schon auf der HP irgendwo, also dass man sich an ihn wenden soll? Es sind ja die Unterseiten verlinkt und es ist, ja gut, du hast, ja, da steht nur Dokumentation und Controlling. Vielleicht sollte dieses Controlling oder Pflege des Gantt-Diagramms, ich bin in diesem Augenblick, Jasna und ich werden eine Infomail schreiben und da Andreas gesagt hat, er würde nur die Termine dort einpflegen, die ihm übermittelt werden, nehme ich mir jetzt vielleicht sonst auch gleich die Freiheit, einfach nochmal diese Infomail reinzuschreiben, wenn irgendwer Termine hat, die bitte auch an uns oder speziell den Andreas zu übermitteln, dass er sie dann auch eintragen kann und hoffentlich auch diese Terminschiene und so dann bald mal kommt. Ja, super. Also lass mich bitte einen Satz sagen. Meinerseits ist das jetzt überhaupt keine Kritik oder so, wenn ich nachfrage oder Sachen vorschlage. Vielleicht wäre auch gut, einfach auf der Berti-Startseite groß nochmal draufzusetzen, was ihr euch von Leuten wünscht oder was man ruhig einreichen kann. Sowas wie, dass es einen Kalender geben soll, wo Termine an Andreas verlinkt mit Profil oder Mailadresse oder so geschickt werden sollen. Einfach so, dass einem ins Auge springt, hier kann ich mich irgendwie beteiligen. Okay, dann ist also von der Grundstruktur der Seite vielleicht nochmal, wir hatten das so gedacht, dass auf der Hauptseite erstmal, damit die nicht so überladen ist, erstmal nur diese primären Infos, die halt auch so, wo ist die Berti und so und der Schichtplan verlinkt ist, bla bla. Und da steht ja auch schon mal an, wer in den einzelnen Bereichen die Ansprechpartner sind und dann hatten wir halt gedacht, dass wir die Sachen, die eben die einzelnen Bereiche betrifft, da sind ja auch Unterseiten angelegt, sodass eben auf, dass eben für die Leser, da der Lesefluss, dachten wir, erleichtert wird, dass man halt gucken kann, okay, ich habe jetzt irgendwie Bock bei Aktionen mitzuwirken, okay, dann gehe ich auf die Unterseite Aktionen und guck, was da läuft. So. Wobei ich da auch völlig oder emotionslos bin, wenn ihr bei dieser Aktionsseite der Unterseite euch da mit beteiligen wollt, da müsst ihr kurz nochmal, also von mir aus d'accord, müsstet ihr vielleicht nochmal mit den Betreffenden, mit Andreas und Thomas irgendwie Rücksprache halten, ob das für die auch so in Ordnung ist, aber sonst würde ich auch sagen, ich meine, mein Gut, das, ihr könnt da gerne auch Dinge sonst einpflegen bei Aktionsplanung oder Ideen oder so, aber das klärt vielleicht nochmal mit den entsprechenden Ansprechpartnern lieber selber nochmal ab. Also ich finde erstmal, dass die Struktur der Berti-Seite so schon mal recht gut ist, dass man sich da auch sehr gut orientieren kann und von daher muss das jetzt nur so nach und nach auch von allen, die damit zu tun haben, weiter gefüllt werden. Aber das, was man jetzt sieht, ist schon mal ein sehr guter Weg dabei. Danke. Okay, ich finde das auch, Solzken, sehr schön, wenn du bei den ÖA-Sitzungen dabei bist, muss ich sagen. Das finde ich sehr angenehm, weil das ist wirklich so der ganz kurze Weg, wo man sich mal eben austauschen kann und einfach ein paar offene Fragen klären kann. Ich glaube, das hat jetzt ein paar Telefonate schon gespart und ein bisschen einiges an Hin- und Hergeschreibe. Wäre cool, wenn es einigermaßen regelmäßig klappt. Ich hatte letzte Woche war ich da auch mit dem Ingo Schneider aus dem Landtag angefangen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass er nimmt ja für gewöhnlich abends an den Sitzungen nicht teil, aber er schreibt dann zumindest kurz ins Pad rein, was gerade so aktuell Sache ist, damit wir informiert sind über den Landtag. Also ich fände es schick, wenn einer von euch an den Sitzungen teilnehmen kann, wenn es nicht möglich ist, dass ihr das dann vielleicht genauso handhabt und einfach das, was gerade vielleicht aktuell ist, was ihr vielleicht auch von uns gerade braucht oder so, dann einfach gerne dann ins Pad reinschreibt, damit wir da einfach so ein bisschen den kurzen Weg haben. Fände ich jetzt persönlich ganz schön. Bin ich vollkommen bei dir, Britta. Ich war auch heute eigentlich zum Stammtisch eingeladen, aber weil irgendwie keiner von uns konnte oder auch irgendwie nicht wollte oder weiß ich. Ja, ich finde es auch wichtig. Auch das nehme ich gern mit. Und für euch auch zur Info, wir haben ja mittwochs, wie gesagt, immer unsere Teamsitzung und das letzte Pad ist noch gar nicht verlinkt auf der Seite, aber wir erstellen auch Pads und diese stellen wir auch online. Also was wir da auch besprechen, kann auch eingesehen werden. Und das ist eigentlich auch immer so in den einzelnen Bereichen so mitunter neben den Infomails vielleicht ein guter Anhalt, was im Moment so passiert. Aber ich nehme auch das mit dem, wenn wir nicht drin sind, dass wir das einfach bei euch ins Pad reintragen, das nehme ich auch gern mit. Genau, also dann ruhig gerne auch die Pads, wo ihr eure Besprechungen drauf gemacht habt, gerne auch ruhig einfach bei uns dann mit ins Arbeitspad verlinken. Wer dann irgendwelche Rückfragen hat, den kann man dann auch schon mal darauf verweisen, da ist dann ja sicherlich dann einiges schon drin geklärt, einfach, dass die Informationen da irgendwie möglichst gut fließen. Okay, dann eine vielleicht Erleichterungsfrage von unserer Seite. Wir werden dem LAFO, wir verlinken das zwar auf der Berti-Seite, aber als Erinnerung schicken wir dem LAFO das einfach immer nochmal per Mail. Den Link, könnten wir euch sonst den Link auch per Mail schreiben und ihr tragt den ins Pad ein? Ja, sicher. Kannst du gerne mir schicken oder über die Mailingliste geht es schon mal schnell unter. Schick's am besten einfach ganz gerne einfach mir schicken. Ich kümmere mich dann darum, dass es mit ins Protokoll kommt. Perfekt, danke. Wie ist das in der Gegenrichtung? Also jetzt mit euren Sitzungen, kann man da auch vorbeischauen oder gibt es irgendwie so einen Termin oder so, wo ihr sagen würdet, da haben wir Raum für Fragen von außen oder seid ihr eher ausgelastet mit internen Orgasachen? Also ich würde den Mittwochstermin hatten wir gesagt, wollten wir eigentlich gerne auch primär intern lassen, damit da eben auch das, weil wir das auch ein bisschen strukturiert und auch fix und da auch gar nicht so viel diskutieren wollen. Was aber schon mal angedacht war und was ich jetzt auch vor dem Hintergrund dieser Fragen für notwendig und sinnvoll erachte, wir hatten überlegt, einfach eine Mumble-Sprechstunde nochmal anzubieten. Dass wir sagen, okay, zu dem und dem Zeitpunkt, zu der und der Zeit sitzt einer von uns Koordinatoren im Mumble und beantwortet gerne all eure Fragen. Würde ich super finden. Ja, ich auch. Weil das Schöne ist, also das fände ich dann auch schön, wenn wir es dann auch aufzeichnen und dann ins Krähennest stellen, einfach damit wirklich die Informationen so breit wie möglich gestreut werden. Ja, finde ich auch. Es steht sogar auch in dem Konzept, das mit dieser Mumble-Sprechstunde. Und ich sehe jetzt wieder noch mehr die Notwendigkeit. Aber danke für den Hint nochmal, weil das tatsächlich bei mir so ein bisschen weiter nach unten gerutscht war. So. Ja, also du sagtest ja auch, dass ihr da gerne auch Unterstützung braucht und so. Da ist sowas dann ja sicherlich auch immer eine gute Gelegenheit, nochmal um Hilfe zu bitten oder auch nochmal aufzufordern, dass die Leute sich Gedanken machen, wie man vielleicht auch Aktionen planen kann und gestalten kann. Kann man auf dem Weg sicherlich dann auch immer nochmal gut machen. Vollkommen bei dir. Fein. Super, also ich werde immer optimistischer. Ja, ich freue mich gerade auch und es war eine gute Entscheidung, mir das andere doch abzusagen, so reinzukommen, weil das ist wirklich auch das mit dem kurzen Weg, dann kann man es einfach schnell abklären und dann auch, das ist auch gut. Ja, also wir haben so viele motivierte Leute in NRW und jetzt ja auch die einzelnen Gruppen hier, die ÖA und euer Team jetzt in der Koordination, dass wir eigentlich was richtig Cooles auf die Beine stellen können, wenn wir jetzt regelmäßig uns ein bisschen kurz schließen und loslegen. Ja, ich möchte auch gerne die ganze viele zu tun oder die Arbeit, die es zu tun gibt, auch gerne auf möglichst viele Schultern und motivierte Menschen verteilt sehen. Okay, dann würde ich sagen, wenn jetzt so keine großartigen Punkte mehr sind, womit man die Solzke noch ausquetschen können, würde ich, glaube ich, gerne den Punkt Wahlkampf jetzt für diesen Moment hier erstmal abschließen und in der Tagesordnung weitermachen. Oder gibt es jetzt noch irgendwelche Rückmeldungen? Nur, es gibt nur einen schönen guten Abend von mir. Hi, Paki. Moin. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt und nochmal ein Dank an Solzken, dass du heute da warst oder bist. Der nächste Punkt ist das Selbstverständnis der AGÖA. Ich habe es nochmal hiermit übertragen. In erster Linie wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass der Dieter McDevitt sich ganz, ganz, ganz viel Mühe gemacht hat und die Ansprechpartner im Pressebereich inklusive der KV Pressepiraten gesammelt hat und die Seite dafür aktualisiert hat. Die ist im Pad verlinkt. Inzwischen ist der ein oder andere da wahrscheinlich schon nicht mehr so ganz aktuell. Da habe ich heute mit Jens schon drüber gesprochen, beim nächsten Regio Mumble auch nochmal darum bitten, dass die Leute da sich das nochmal ansehen und nochmal drüber schauen, ob das so aktuell ist und passt oder ob da noch was angepasst werden muss. Ansonsten auch jeder ruhig einfach schon mal reinschauen und gucken, ob da was auffällt, dass wir das eventuell anpassen müssen. Ja, man hört dich nicht, Clandy. Ja, ich habe eine ganz dünne Internetverbindung. Das war zu hören. Jetzt aber sehr gut. Kernthema. Also ich bin jetzt hier in Bayern auf dem platten Land und habe 200k. Hier ist gerade wieder ein Boll drin am Rumspringen im Pad. Ich habe es mal kurz auf Private gestellt. Wie wollen wir weitermachen? Ich würde sagen, dass alle aus der AGÖA sich über den normalen Zugang anmelden und wir das auf dem Weg auch lassen. Können wir vielleicht auf Public Read, Read-Only stellen für die anderen. Ja, passt schon. Passt es so? Bezeichne ich mich gerade als Troll. Was soll denn das? Wolltest du was Vernünftiges schreiben? Who cares? Sah gerade nicht so aus, ja, und, als würde da jetzt was kommen. Und das, weil ich Who Cares schreibe, deswegen trollst du mich sofort. Weil du Who Cares mitten in den Satz, den ich gerade protokolliere, schreibst. Okay, danke, das will ich mir merken. Weil ich diese Liste als vollkommen irrelevant ansehe, weil die gesamte Pressearbeit läuft über die persönlichen Kontakte und du hast so eine Gesamtliste, die wirklich who cares? Was soll eine solche Liste, was ist da positiv dran an einer solchen Liste? Dass wir die Leute ansprechen können, die in den Kommunen Pressearbeit machen? Ja, aber die Leute, die Pressearbeit in den Kommunen machen, wissen doch ihre Leute. Was soll so eine Gesamtliste, die unglaublich gepflegt werden müsste? Was soll das auf einer Landesebene? Das ist eine reine Regionalkommunalverwaltung. Wenn du mich lässt. Also, wir möchten gerne die Liste haben für den Tag der AGÖA. Der Tag der AGÖA ist in erster Linie gerichtet an die Pressesprecher der jeweiligen KVs. Wir möchten gerne Ansprechpartner haben, wenn wir Presseanfragen haben, weil zum Beispiel die Presse uns anruft und sagt, wir möchten gerne einen Stammtisch besuchen. Ich habe es vor kurzem noch gehabt, wo möglichst viele Leute sind. Wo kann ich mich denn, an wen kann ich mich denn da wenden? So, und dann muss ich erstmal anfangen zu suchen. Und da finde ich es schick, wenn ich dann einfach eine Seite habe, die ich aufmachen kann und sagen kann, so, da ist in Gelsenkirchen oder Dortmund oder was auch immer, da ist der und der Ansprechpartner, da ist die Telefonnummer, da ist die E-Mail-Adresse, kann ich Ihnen alles direkt geben. Finde ich wunderbar. Darüber hinaus hat auch der Jens Ballerstedt sich das zum Ziel gesetzt, für seine Amtszeit die Vernetzung innerhalb der KVs deutlich zu verbessern. Und dafür brauchen wir Leute, die ansprechbar sind. Und dafür brauchen wir auch Leute, die im Pressebereich ansprechbar sind. Und auch wenn du jetzt vielleicht sagst, who cares, scheint für andere interessant und relevant zu sein, weiß ich nicht, ob das dann unbedingt so kritikwürdig ist. Okay, ich danke dir. Der nächste Punkt, der dabei noch mit reinspielt, ist, wir wollen von der die Fraktion möchte Pressemitteilungen rausgeben, die dann auch nochmal auf den lokalen Bereich angepasst sind. Weil die lokalen Pressesprecher haben eine viel höhere Abdruckrate als die Landespresse. Und wenn man diese Pressemitteilung nochmal auf lokal ummodelt, dann kriegen wir wenigstens auch noch Fraktionsthemen dann über die lokalen Presse, über die lokalen Pressesprecher dort in die Zeitungen rein. Eine ganz kurze Anmerkung. Ich glaube tatsächlich, es gibt eine derartige Liste bereits mit den Kreispressesprechern. Ich verifiziere das nochmal und gebe die gerne an euch weiter, aber ich meine, es gibt eine solche Liste, zumindest ja, für die Presseleute. Ja, die gab es ja auch auf der Seite, also auf der Blogseite, die war aber eben länger nicht mehr aktualisiert worden, von daher sind da zum Teil noch Leute drauf, die schon ausgetreten sind oder eben schon lange das gar nicht mehr machen. Deswegen musste die dringend aktualisiert werden und großen Dank an der MacDavid dafür. Okay. Okay. Also dein erster Punkt hat mich überzeugt und deswegen würde ich gerne meine Who Cares zurücknehmen und es auch löschen, wenn du mich wieder reinlässt. Dazu sei auch noch gesagt, wir sammeln im Moment auch so ein paar Kreiskoordinatoren, nennen wir sie, oder Kreisverantwortliche. Wir hätten halt auch gern einen Ansprechpartner für so die Wahlkampforganisationssachen oder für uns auch als Ansprechpartner. Und auch da schließen wir uns gerne mit euch kurz oder lasst uns auch da bitte gern die Infos austauschen, weil wir zum Beispiel auch einen Ansprechpartner brauchen dann in den einzelnen Kommunen für die Plakatierungszeit oder für halt Plakate und auch da Rückfragen von Seiten des Amtes. Also auch da, wir brauchen auch diese Ansprechpartner. Klaus, lass dir gesagt sein, die Direktkandidaten und die Ansprechpartner in den Kreisen und den kleineren Orten sehr, sehr dankbar für sowas. Alles klar, danke für die Information. Ich lasse mich ja gerne auch mal überzeugen. Okay, gibt es da sonst noch irgendwelche Rückfragen gerade zu? Das Pad ist übrigens wieder auf Public gestellt. Hätte einer da mal den Link? Ja, Moment. Ah, danke. Jetzt muss ich die Zeile wiederfinden. Ich finde es gerade nicht. 235. Ah, danke schön. Okay, das andere, was da jetzt noch drunter steht, würde ich gerne in die nächste Woche mit reinnehmen, wenn der Uwe da ist. Ich glaube, das macht ohne ihn nicht so viel Sinn. Oder gibt es da Gegenrede zu? Von mir nicht. Von mir auch nicht. Okay, dann das nächste Thema Flyer. Da finde ich ja gerade nochmal schön, dass die Solzken noch da ist. Solzken, weißt du da was zum Thema Flyer? Also Plakate, Werbemittel spreche ich morgen mit Carsten drüber. Die werden ja dann auch bestellt werden. Was die Flyer im Besonderen angeht, ist es definitiv möglich, Direktkandidatenflyer zu finanzieren seitens des Landesverbandes und auch oder das auch möglich zu machen. Plakate ist laut Aussage und Absprache und so ist etwas teuer für die einzelnen Direktkandidaten. Wer es natürlich machen will, dem steht das offen, aber Direktkandidatenflyer auf jeden Fall ist machbar und ja, die Infos die selber erstellen können wir jetzt nun nicht alles alleine. Wir werden eine Vorlage aber gerne auch liefern, wo dann die Direktkandidaten die Sachen für sich eintragen können, dass man das halt auch am Infostand dann auslegen kann. Ja. Oder ich wusste jetzt nicht ganz genau, worauf du hinaus willst in Sachen Flyer. Also wir hatten überlegt, noch einen Infoflyer, so einen allgemeinen, vor dem Wahlkampf zu entwerfen und zu drucken. Das war schon in Zusammenkunft mit den kreativen NRW geplant. Nur ich muss jetzt mal so ein paar Leute in den Popo treten, dass sie sich mal zusammensetzen. Da bin ich aber selber noch nicht zugekommen. Wir wollten das ich weiß nicht, ob wir das schon in die letzte Mail an die Direktkandidaten mit reingeschrieben hatten, aber sofern es ist, Mann, TM ist noch dabei, da eine Vorlage rauszusuchen, falls du, Paki, oder irgendwer da eine Vorlage habt, gebt die auch bitte gerne rein, aber das ist schon auf jeden Fall möglich, aber ja, also und nochmal, ich bin nicht der größte Kreativling und überlasse solche Sachen dann gern anderen, aber unterstütze gern. Ich glaube, wir haben ja dann Trello, die kreativen NRW. Ich glaube, ich lege da einfach demnächst mal so ein paar Jobs an und dann gucke ich mal, was zielt. Also das heißt, wir sollten noch nicht an die Direktkandidaten vermittelt. Okay, danke. Wird dann aber, ja, Paki, danke an der Stelle. Wenn es da dann mal Vorlagen gibt, dann geben wir das auch gerne raus und dann go, go, go. Aber vielleicht packe ich gerne Unterstützung da von deiner Seite, weil wie gesagt, so kreativ und mit dem ganzen anderen Kram und dem Design und Layout und Foto und so. Ja, das kommt alles. Die Gaga hatte jetzt noch ein paar andere Jobs und hat ziemlichen Stress im Beruf und ich bin halt gerade in Wismar. Ich wollte das eigentlich alles diese Woche machen. Das ist auf jeden Fall schon mal cool, dass ihr euch heute Morgen dazu trefft. Ich versuche mal bis dahin irgendwie ein Doodle zu machen, dass die Leute mal einen Termin festlegen. Und dreht da so ein bisschen mal. Okay, gibt es da sonst noch weitere Rückmeldungen zu? Das scheint so nicht der Fall zu sein. Dann haben wir als nächsten Punkt schon den Oberpunkt Veranstaltungen, beziehungsweise Termine geht es dann auch direkt mit weiter. 15.05. Internationaler Tag der Familie, das hatten wir gerade oben schon unter kommende PMs, beziehungsweise geplante PMs. Da ist ja ein Blogbeitrag zu geplant, der ist hier auch nochmal verlinkt. Den werden wir uns ja am Anschluss an der Sitzung noch mal ansehen. Ich hoffe, dass Uwe oder Nixus dann vielleicht noch mit dazukommen können. Also wer da Interesse hat, daran vielleicht noch gleich mitzuarbeiten, gerne noch ein bisschen mit drin bleiben und dann gucken wir uns das nochmal an. Ich habe noch einen Input vielleicht, den ich euch liefern kann. Es gibt vom Landesverband Sachsen-Anhalt, die haben mal sämtliche Tage, so Tag der Familie und derlei Dinge, die so auf Bundesebene da sind, notiert. Es ist die Frage, es macht nicht alles Sinn, bei allen Sachen Aktionen zu machen, weil es gibt so ungefähr zu jeder Sache irgendeinen Tag der, bla bla. Aber da vielleicht gezielt einzelne mal rauszufischen und zu gucken, wo man wirklich mal Aktionen auch vielleicht mit Flyern verbunden fahren kann oder irgendwelche anderen Aktionen. Ich übermittle euch diese Wiki-Seite gerne mal. Ich suche sie mal eben raus, falls das von Interesse ist. Gerne. Ich packe den dann einfach hier mal eben erstmal in den Chat oder ich muss mal euer Pad aufmachen, Trottel. Zeile 254. Danke. Okay, den Link können wir dann ja vielleicht noch nachreichen. Oder gibt es da sonst noch was weiter zu? Also ich habe gerade eingetragen, 16.05., der hier fehlt, Drosselkomm ist ja eine große Aktion in Köln, wo auch über das Protest-Wiki zu sehen ist, dass da mittlerweile ein großes Netzwerk von Partnergewinnen gewonnen werden konnte. Zurzeit läuft auch gerade noch aktuelle Besprechungen der AG Netzpolitik. Maßgeblich wird das, wie gesagt, von Piraten organisiert, aber es soll eben keine übertriebene Partei veranstalten. Geschichte werden, sondern eben ein überregionaler Protest, wo aber durchaus nachvollziehbar ist, dass die Piraten da maßgeblich diese Dinge auch irgendwie in der Hand haben. Und es wird natürlich auch Infostände auch mit den üblichen Orange-Piraten-Pavillons geben und so weiter. Und auch wer von hier aus Zeit hat oder auch in seinem eigenen Umfeld noch mobilisieren kann, das ist ja übermorgen am Werktag, also von daher nicht ganz so einfach, sich da Zeit zu nehmen. Aber es beginnt schon morgens um 8.30 Uhr mit eben der Mahnwache, weil um 10 Uhr geht die Telekom-Hauptversammlung los, wo ca. 10.000 Aktionäre erwartet werden. Und da soll natürlich auch deutlich gezeigt werden, dass es da einen Widerstand gegen dieses Drossel-Thema gibt. Und das läuft dann den ganzen Tag über mit verschiedenen auch Reden, Beiträgen und weiter Mahnwache, Demo und soll dann etwa 18 Uhr ausklingen, sodass also durchaus auch die vielleicht nach der Arbeit noch kommen können, herzlich willkommen sind am Nachmittag oder späten Nachmittag dann. Harald, weißt du denn, ob da Uwe und Nixus schon irgendwas PM-mäßig dazu planen? Ich bin jetzt nicht sicher, was mit denen besprochen worden ist. Es gibt aber Material auf jeden Fall, auch was sehr intensiv ausgearbeitet worden ist von den Organisatoren aus Köln, Raffnix und Co. Das ist alles über diese Drosselkom-Seite auch mit Pads verlinkt. Da kann man also durchaus sich bedienen, um auch aus Sicht der Piraten dann was zu machen, was dann direkt vom Landesverband kommt. Und es gibt ja auch den Antrag auf der letzten LAFO-Sitzung, wo 500 Euro für die Finanzierung der Kosten freigegeben wurden, sodass also auch da ganz deutlich ist, dass die maßgebliche Unterstützung aus dem Landesverband kommt hier in NRW. Ich hätte noch eine Frage. Ja, ja. Und zwar, ob da auch, ich habe den Link gefunden, ich packe ihn gleich rein, ob da habt ihr auch geplant oder ist geplant da, dass auch Reden gehalten werden von unseren Kandidaten? Also jetzt, ich war zum Glück ja eben in dieser Sitzung oben dabei, gesagt worden, es wird ein Pad aufgemacht dazu, wo sich Partner selber eintragen können, weil natürlich in den verbleibenden Stunden es kaum möglich ist, eine sinnvolle sozusagen Abstimmungslogik hinzukriegen. Dieser Pad wird verteilt und ich kriege ihn auf jeden Fall irgendwie zu fassen und kann ihn auch weitergeben an die Berti und so weiter. Und also Thomas Weyers ist auf jeden Fall da, von dem habe ich schon irgendwo eine Mail gesehen. Und dementsprechend sind von uns Direktkandidaten da und Listenkandidaten und die können sich dann auch in diese Redenslots ein. Ja, perfekt. Also, dann kann ich an der Stelle, ich habe mit Alios wird auf jeden Fall auch da sein. Markus Kompa wird auch da sein, zu jeder Schandtat bereit, hat er gesagt. Ich habe auch schon mal hier die Fragen halt auch ja irgendwie so Rede halten oder bla. Also der wäre auch bereit. Melanie muss leider arbeiten, Jens Seitenbusch leider auch. Mit Udo Vetter wollte ich nochmal gesprochen haben, weil auch die Möglichkeit tatsächlich besteht, dass einer, wir haben einen quasi eine Einladung oder eine Karte für die Aktionärsversammlung selbst. Da würde ich jetzt aber gezielt nochmal den Udo halt ansprechen, wobei auch Markus Kompa gesagt hätte, er würde das sonst auch machen, aber lässt da auch Udo gerne den Vortritt. Da wollte ich auch mit Mika nochmal gesprochen haben, hier mit dem aus Köln, der ist ja auch mit der Orga mit dabei, aber das wusste ich halt nicht, ob da irgendwie, aber es wären Redner, also sowohl Markus Alios als auch Markus Kompa wären auf jeden Fall bereit, da auch irgendwie eine Rede zu halten und die würde ich auch für schon geeignet erachten. Katascha kann leider nicht kommen, die ist in Berlin, die hatte ich am Wochenende auch gefragt und Alios hat auch nochmal mit ihr gesprochen, aber die muss jetzt leider absagen, weil die terminlich in Berlin ist. Der Mika ist bei der AG Netzpolitik auch zurzeit noch da, dieses seltsam geschriebene Obert. Bitte einmal kurz in den Chat schauen. Husky fragte gerade, ob die Einladungen personalisiert sind, sonst könnt ihr auch noch eine zur Verfügung stellen. Ich weiß, das kann ich an der Stelle nicht. Ich weiß, dass die kann abgetreten werden von der, die ich jetzt rede. Die ist also nicht personenbezogen offenbar, sonst hätte diese Info ja so nicht übermittelt werden können. Und ich hoffe, Mensch hat darüber nachgedacht, aber das nehme ich an. Also ich habe meine nicht vorliegen, deswegen kann ich jetzt selber die Frage nicht beantworten, aber als Aktionär habe ich eine Einladung bekommen, beziehungsweise konnte mich rückmelden und dann eine Einladung zu bekommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die personalisiert ist. Ich glaube, befürchte schon, dann würde es nichts werden, aber das könnte ich noch rausfinden. Falls einer braucht, E-Mail an mich. Also es gab auf jeden Fall eine Rückmeldefrist bis zum 9.5. für die Aktionäre, die sich anmelden sollten, weil die auch da gewisse Dinge planen von Pressemappen oder irgendwelchen Akkreditierungsdingen, die sie dann vorbereiten. Von daher wird das jetzt schwierig für Aktionäre, die eben den Termin verpasst haben, da noch reinzukommen. Und Kungler hat dazu auch ein Erklärvideo gemacht, wo er mit Erfahrung von zehntausenden Hauptversammlungen, wo er und seine Firmenleute gewesen sind, sagt, dass man in der Versammlung zwar sicherlich Informationen bekommen kann, dass aber das Hausrecht des Versammlungsleiters dort ein extrem striktes ist und jede Form des Protestes in solchen Hauptversammlungen in der Regel brutal unterbunden wird. Also das bestätigen. Ich würde aber auch gar nicht, ja gut, also Protest sehe ich aber auch gar nicht als notwendig, aber man kann ja mal ein paar Fragen stellen. Das muss ja nicht gleich in irgendeinem Protest ausarten, aber als Aktionär einfach. Ich war selber, also zu der Personalisierung weiß ich kriege auch Einladungen von einem gewissen anderen Konzern mitunter manchmal oder einmal jährlich. Da weiß ich, dass ich da selber hingehen kann oder aber auch jemanden vertretungsweise einfach benennen kann, der dann da für mich meinen Platz einnimmt. Also das würde ich jetzt mal schätzen, dass das bei der Telekom ähnlich ist. Aber jetzt, gut, wenn die Frist abgelaufen ist, ja, weiß ich nicht, ob man da noch was dran drehen kann. Ich habe auch eine Anfrage bekommen, ob ich jemanden kenne. Habe da auch mehrere Leute schon angesprochen, aber irgendwie kam da nichts zurück. Also die Rückmeldefrist wurde eingehalten. Ich habe jetzt aber gerade mal Vater nebenbei angerufen. Die sind personalisiert. Das heißt, die kann man nicht abtreten, auch nicht mit einer, was weiß ich was, Erklärung oder irgend sowas. Das geht nicht. Und Thema Sprachrecht. Also ich war vor 2 Jahren, glaube ich, da. Wir kriegen, also ich bin jetzt Kleinaktionär logischerweise, ja. Und solche Leute kriegen dort kein Rederecht. Das ist nahezu unmöglich. Deswegen kannst du da auch keinerlei nett formulierten Protest einreichen. Da müsstest du dann schon andere Wege eingehen. Danke für die Info. Ihr seid nicht so wie bei uns auf dem BBT, wo jeder mal was sagen darf, leider. Ich kann das auch nur bestätigen. Ich habe auf einer Telekom, nicht Telekom, bei ThyssenKrupp habe ich auf einer Aktionärsversammlung gesehen, wie sie Leute rausgeführt haben. Kurzer Hinweis, ich packe mal das Zeug, was wir besprechen, jetzt oben unter Veranstaltungen und lasse bei den Terminen dann die Kurzvariante, also was für alle Interessante stehen. Eine Sache möchte ich auch noch anbringen, jetzt allgemein zu Veranstaltungen, was in Twitter gerade rumging. Rechte Gruppen melden wohl jetzt gerne auch Demos an zu Sachen wie im Internationalen Tag der Privatsphäre, um dann ja auch ein bisschen trendy zu sein und was mit Netz zu machen und Jugend anzuziehen. Also an alle der Hinweis, meldet an solchen prominenten Tagen möglichst früh die Demos an, dann entsteht hinterher nicht der Konflikt, halten wir uns da raus oder gehen wir bei einer Demo mit, obwohl die von Partei der Vernunft oder Pro NRW oder so angemeldet ist. Okay, danke nochmal für die Info. Ich würde ganz gern, wenn da jetzt nicht noch weitere Rückfragen sind, weitergehen. Ich habe den Uwe gerade schon mal eine SMS geschrieben, wie das aussieht, ob wir da was planen, PM-mäßig. Ansonsten, Harald, können wir da nochmal auf dich zukommen? Ja. Okay, danke schön. Dann ist am 17.05. Open NRW Tag der digitalen Bürgerbeteiligung. Mal eben, ich habe da jetzt gerade gar nicht den Überblick, was da jetzt Sache ist. Ingo ist von Uwe informiert. Ja, das ist natürlich schade. Butze, bist du noch da? Natürlich bin ich noch da. Weißt du da was zu? Klar, also folgendes. Die Anke, ich war letzte Woche leider nicht zur ÖA-Sitzung, weil ich da wieder mal unterwegs war, hat am Wochenende abgesagt und damit sind ein paar Termine geplatzt. Klar, überhaupt kein Thema. Von daher hat sich leider erledigt, die ganze Geschichte. Dieter ist momentan im Urlaub, der wollte mir zwar auch noch was geben, aber aufgrund dessen, das ganze Vorbereitung aus Bundesparteitag, ist das alles ein bisschen ins Hintertreffen geraten, zumal ich ja letzte Woche auch noch in Gelsenkirchen war und bla blub. Jedenfalls viel Arbeit und da ist die ganze Geschichte echt leider hatte sich das erledigt. Also da habe ich einen Fehler geleistet in dem Fall. Okay, das ist ja auch eine Sache, die in erster Linie den Landtag betrifft. Ich kann da sonst gerne morgen einfach nochmal Rücksprache mit Ingo halten und einfach mal mit ihm telefonieren, ob er da von unserer Seite aus noch irgendwelchen Input braucht oder der gerne mit uns noch was zusammen machen möchte. Ich kann ihn da morgen gerne einfach nochmal eben zu anrufen. Ja, also ich bin da auch angemeldet bei diesem Open NRW Day. Das ist ja eine Veranstaltung des Landtags, durchaus von der Logik her piratennah, weil es eben um Netz- und Digitalthemen geht. Und die jeweiligen Workshops und Themen, die angeboten sind, sind auch recht interessant. Also ich weiß nicht, ob das mittlerweile vom Zulauf her ausgebucht ist, habe ich mich jetzt nicht drum gekümmert, aber wer Zeit hat am Freitag, sollte durchaus schauen, ob er da vielleicht auch noch reinkommt, weil das ist wie gesagt kostenfrei und die Anmeldung selber war auch einfach mit einer ganz normalen Tragung im Internet. Von daher also kann ich sehr empfehlen, die Veranstaltung. Wollte ich auch sagen, ich werde wahrscheinlich zu 90% dann am Freitag noch da sein, aber es wäre cool, Britta, wenn du tatsächlich den Ingo nochmal anrufen könntest, weil dann kann ich mich nämlich den anderen Geschichten noch widmen, die jetzt vom BPT noch hier bei mir liegen. Ja klar, kein Thema, mache ich gern. Danke. Okay, dann zum nächsten Punkt. 17.05. ist auch der Internationale Tag gegen Homophobie. Da habe ich jetzt mal Rücksprache gehalten mit den Yuppies. Also es ist wohl für den Tag ausschließlich was von den Yuppies geplant in Köln. Ja, also die rechnen jetzt nicht unbedingt damit, dass sie da von unserer Seite aus riesig Unterstützung bekommen, fänden es aber natürlich ganz schön und würden sich drüber freuen. Wie seht ihr das? Ich bin da ein bisschen unentschlossen. Oder ob das eher was ist, was die lokal vor Ort, die Kölner machen sollten. Sorry, was war die Anfrage von denen? Also die machen, also am 17. ist der internationale Tag der Homophobie und die Yuppies machen da wohl mit sämtlichen Jugendorganisationen der anderen Parteien eine Veranstaltung in Köln. Ist auch verlinkt im Protokoll, wer sich da genauer zu informieren möchte. Ich hatte da mal den Yuppies gefragt und sagte, da fänden sie natürlich nicht schlecht, wenn sie da von uns ein bisschen Unterstützung bekommen würden. Mein Gefühl sagt mir nur erstmal, das ist was die in Köln machen. Ich würde es, denke ich, eher auf der Kölner Ebene sehen und jetzt nicht unbedingt auf Landesverbandsebene. Lass mich da aber gerne anderweitig überzeugen. Wie seht ihr das? Ganz platt gesagt, solange wir nichts Besseres beziehungsweise Eigeneres oder Großflächigeres haben, finde ich es gar nicht so schlecht, wenn die schon angefragt haben bei uns. Ja, ich habe die angefragt. Ach so. Nee, also wir hatten den Termin hier drin stehen und ich hatte die dann gefragt, ob da irgendwas gewünscht ist, ob die da irgendwas haben möchten, haben wollen oder so. Und ja, die Rückmeldung war im Prinzip tatsächlich, ja, wenn ihr was machen wollt, wir entfänden, würden sie nicht Nee sagen. So, ne? Von daher, ja. Weißt du denn, ob da die Beteiligung so ein bisschen überregional ist oder ob das tatsächlich hauptsächlich Kölner Jubis sind? Das kann ich dir nicht genau sagen. Also wie gesagt, das Einzige, was er mir jetzt so geschrieben hat, war, dass es halt eine Veranstaltung ist von sämtlichen Jugendorganisationen der Parteien. Und das ist wohl auch nicht von den Jupis angemeldet, sondern wohl von den Jungen Grünen, wobei die sind jetzt ja auch unsere Jugendorganisation. Und leicht angesäuert. Ja, kann aber nur NRW-weit von den Jungen sein, weil die sind auch so wenige, dass wenn das nur die Kölner machen, dann wäre das eher traurig. Da kommen garantiert welche so aus Betten und so weiter mit dazu. Wird es vielleicht ganz vernünftig. Stimmt, die Zahlen zu der Jubi-Versammlung waren ja auch nicht so sonderlich hoch auf Bundesebene. Vielleicht kann man das ja auch einfach kombinieren mit der Berichterstattung über CSD und so allgemein. Das hängt ja schon irgendwie recht nah zusammen. Und wenn ich eins weiter runter gucke, am 17. bis zum 20. geht es in Düsseldorf groß los. Und ich glaube, es sind ja auch noch einige andere Aktionen in NRW, wo wir dabei sind. Okay, wenn das für die Anwesenden okay ist, würde ich da einfach mit Uwe Rücksprache halten, wie er das sieht, beziehungsweise auch Nixus das sehen, ob wir da jetzt tatsächlich eine PM dazu rausschicken sollen. So recht überzeugt bin ich ehrlich gesagt so noch nicht. Ich würde es auch nicht für einen Muss hatten. Also ich hatte es erst gerade so verstanden, als hätten die uns drum gebeten, dann wäre das natürlich was Nettes, das zu unterstützen. Aber ansonsten reicht's, denke ich, wenn man das kombiniert mit den Meldungen zu den anderen Sachen dann. Okay, ja, wie gesagt, ich spreche einfach mal mit Ingo, wollte ich schon sagen, mit Uwe dazu und ja, mal gucken. Okay, dann am 17. bis 20.05. ist über Pfingsten CSD in Düsseldorf. Da kann der Harald, glaube ich, was zu sagen, ne? Jo, also Elle ist da die Hauptorganisatorin, die aber wie so oft relativ stark in andere Dinge auch eingespannt ist, sodass sie mich gebeten hat, gewisse Dinge, an denen ich mich jetzt beteiligt habe, auch eigenständig zu organisieren. Und die Düsseldorfer haben auf jeden Fall einen Infostand angemeldet, haben auch über diese Pad-Seite, die Internetseite, die da zu sehen ist, Wiki-Seite, auch die Organisation sichtbar, auch wenn das alles nicht aktualisiert ist, kann man erkennen, dass da eine ganze Menge auch gemacht worden ist. Und ich habe eben jetzt diesen Doppelstockbus aus Gronau aufgetan und wir kriegen den also zu einem sehr, sehr günstigen Kurs und besteht auch die Möglichkeit, den sogar auf dem Festival bzw. Straßenfestgelände auch unterzubringen. Das haben die mir heute bestätigt schon mündlich. Morgen soll das per E-Mail auch noch bestätigt werden. Ich habe dann auch einen Finanzantrag für den Sprit und die kleine Miete, die wir bezahlen müssen, in den LAFO gestellt und auf jeden Fall ist das eben schon eine Geschichte, wo man aus Sicht der Piraten statt Think Small, Think Big machen kann, weil das Teil ist halt 12 Meter lang, 4 Meter hoch und das bedeutet auf jeder Seite knapp 50 Quadratmeter Fläche, die man dekorieren kann und das Berti-Team, Wahlkampfteam kann sich den dann in Düsseldorf auch anschauen, ob sie das in irgendeiner Form eben für die Wahlkampfzeit einsetzen wollen. Da gab es jetzt auch schon Informationen, die an die AG Events weitergegeben worden sind und so ist es aber erstmal eine temporäre, einmalige Geschichte, die erstmal am CSD quasi ausprobiert wird und dann kann man schauen, was man damit weitermachen kann. Und es gibt eben drei Leute, die sich als LKW-Fahrer auch zur Verfügung gestellt haben. McGuire's wird das abholen am Freitag und eben dahin fahren und der Olaf wird am Sonntag dann die Fahrt auf der Parade machen. Der ist ja sozusagen amtierender LKW-Fahrer, sodass man da sicher sein kann, dass er also voll auch im Training ist. Und McGuire's wird dann wahrscheinlich wieder zurückfahren und den Thorsten Schramm haben wir noch als Fallback-Lösung. Und ich habe die Infos auch alle schon an die Berti weitergegeben für deren Listen und so weiter, sodass also dann die Möglichkeit besteht, das als Idee einfach zu nutzen und zu schauen, ob wir damit noch mehr machen können. Beteiligt ist übrigens auch die Fraktion mit einem Stehtisch an dem Infostand, wo sie ihre Dinge, ihre Giveaways und so weiter verteilen werden, sodass das also eine Gemeinschaftsaktion Landesverband KV Düsseldorf und Fraktion wird. Okay, auch hier weiß ich leider nicht, inwieweit da schon irgendwas geplant ist von Uwe oder sonst wem. Da die Fraktion aber da auch einen Infostand bzw. Infotisch plant, würde ich da einfach, wenn ich morgen mit Ingo spreche, auch mal Rücksprache halten, ob wir da vielleicht eine gemeinsame PM auch zu rausgeben wollen. Fände ich grundsätzlich vielleicht eine ganz schicke Sache. Ja, wobei man natürlich im Blick haben muss, dass die Fraktion in den nächsten beiden Tagen Plenartage hat und die haben immer so eine Vereinbarung, dass maximal irgendwie 4 oder 5 PMs dann rausgegeben werden sollen. Harald, das Thema hatten wir vorhin schon, das steht weiter oben im Pad. Okay. Ich werde sowieso mit Ingo morgen telefonieren, deswegen kann ich dann in dem Zusammenhang auch dann direkt danach fragen. Okay, wie gesagt, also ich werde da mit Ingo und mit Uwe einmal Rücksprache halten, inwieweit da was geplant ist und was da noch gemacht werden kann. Wärst du da für uns auch ein Sprechpartner, Harald, oder ist da eher jemand anders? Für was jetzt? Für die CSD in Düsseldorf, oder sollen wir da eher Mike Nolte oder L ansprechen? Also kannst L probieren, wenn L nicht erreichbar ist, kannst du auch mich ansprechen. Gut, okay, alles klar, dankeschön. Dann der nächste Termin, 24. bis 26.05. Verkehrswendekonferenz in Düsseldorf. Das ist ja auch in erster Linie eine Angelegenheit der Fraktion, wo wir ja eigentlich so nicht viel mit zu tun haben, außer dass wir das vielleicht personell noch ein bisschen mit unterstützen. Und Lito, die L ist Forschungstorte. Dass wir das vielleicht noch so ein bisschen mit unterstützen, also personell, dass da einfach möglichst viele Leute natürlich auch da sein sollten. Das wäre natürlich immer ganz schick. Dann am 25.05. weltweiter Aktionstag Marsch Against Monsanto. Wer weiß da was drüber? Ich habe das mal kurz eingetragen, aber das scheint für uns nicht weiter relevant zu sein. Es ist weltweiter Aktionstag gegen Monsanto, also Patentierung von Saatgut und so weiter. Ich glaube jetzt nicht, dass wir in NRW einen Arbeitskreis haben. Die Demo scheint auch primär in Berlin zu sein. Ich hatte das heute erst gesehen, also für alle, die da irgendwie noch Lust haben, sich weiter zu informieren. Aber mir ist noch nicht bekannt, ob bei uns auch was ist. Okay, sagt mir jetzt ehrlich gesagt so auch nichts weiter. Ich würde es vielleicht einfach erstmal so stehen lassen und vielleicht dann auch nochmal mit in die nächste Woche nehmen, wenn das so okay ist. Ja, also ich rechne auch nicht damit, dass es interessant wird, nur dass wir es in den Terminen haben für Leute, die da vielleicht was sich zu berufen fühlen zu machen. Okay, dann findet ja an dem Wochenende 25. 26. auch noch das Seminar zum Grundsatzprogramm im Rhein-Erft-Kreis statt. Da hat es ja ganz viel hin und her und Unklarheiten irgendwie zugegeben. Ich hoffe, ich gebe es jetzt so richtig wieder. Also es soll an diesem Wochenende, es soll ein Schulungswochenende sein zum Grundsatz- bzw. Wahlprogramm, das sich grundsätzlich an alle Interessierten richtet. Also nicht nur an die Kandidaten, sondern grundsätzlich an alle Interessierten. Eine Info dazu ist auch im Pad verlinkt. Das Ganze findet in Kerpen statt und ja, schaut es euch einfach mal an und tragt es ruhig weiter. Ich glaube, da sind heute aber auch Infomails so rausgegangen. Britta, weißt du, ob das gestreamt oder aufgenommen wird, sodass wir das unseren Kreisverbänden auch nochmal vorführen können, halt dann halt vor Ort? Weiß ich jetzt so nicht. Gib's aber gern weiter und frag danach, ob da vielleicht Leute entweder vom Krähennest oder vom Nebelhorn Radio vor Ort sind, die das irgendwie streamen oder aufzeichnen können. Frag ich gern nach. Danke. Und grundsätzlich, Britta, ist es so, dass, falls die Veranstaltung überbucht werden sollte, die Direkt- und Listenkandidaten bevorzugt werden. Okay. Wobei jetzt ist das natürlich relativ kurzfristig erst bekannt geworden, auch insbesondere von der Substanz her, sodass ich das für nicht so wahrscheinlich halte, dass das überbucht wird. Aktueller Stand der Anmeldung 3. Okay, ja, wir gehen ja heute auch erst so richtig in die Werbung und dann schauen wir mal. Dann am 25.05. bundesweite Demo unter dem Motto 20 Jahre nach dem Brandanschlag von Solingen. Ich glaube, Lito, das hast du auch eingetragen, ne? Ja, das ist, denke ich, schon ein bisschen relevanter, weil es ja halt nun mal bei uns in NRW ist. Grumpy hatte das auf dem LPT auch schon mal so nebenbei angerissen, dass er es auch richtig cool findet, wenn da sehr, sehr viele von uns dabei wären. Er sagte damals, halt nicht jetzt irgendwie instrumentalisierend mit Piratenoutfit oder so, sondern eher einfach schlicht in Schwarz als teilnehmende Bürger. Allerdings habe ich auf der Seite des Bündnisses jetzt zum Beispiel auch gesehen, dass die von verschiedenen Organisationen und so unterstützt werden und durchaus auch von politischen, also die Linken sind da, glaube ich, mit irgendwas oder wem eingetragen. Fände ich auch eine nette Sache, da noch irgendwie Werbung für zu machen oder aufzurufen oder zu gucken, ob man da irgendwie als Unterstützer noch mit in die Liste kann. Und an Meldungen nach draußen könnte man es kombinieren mit dem aktuellen Beschlüssen zum vom BPT zu Migration und Asyl, die sich eben auch ganz klar gegen Vielfalt, gegen Diskriminierung und für Vielfalt und eine menschlichere Asylpolitik aussprechen. Muss man natürlich aufpassen, dass man nicht auf die Werbeschiene rutscht, aber wenn man da beim Thema bleibt, wär's eine Möglichkeit, was draus zu machen. Finde ich persönlich eine wirklich gute Sache. Weiß nicht, wie die anderen das sehen. Aber wenn da niemand Einspruch gegen einlegt, Lito, hättest du da Zeit, Lust und Interesse, da was vorzubereiten? Ich weiß nicht, ob ich's hinkriege zeitlich, aber wir haben auf jeden Fall am 20. noch eine Sitzung und ich denke mal, dass da vielleicht was Verwertbares eh schon durch den Raum geistert und wenn das der Fall ist, würde ich gucken. Okay, ich würde es jetzt erstmal dann so stehen lassen, dass du dich da, dass du das so ein bisschen in der Hand hältst. Wenn du merkst, das passt so nicht, dann muck dich bitte rechtzeitig, dass wir da gucken können, wie wir es sonst anderweitig irgendwie organisieren. Nur, dass ich dann dich einfach schon mal so ein bisschen als Ansprechpartner auch dafür habe, so mit Hintergrundinformationen und was da geplant ist und so. Ja, gerne. Bis wann sollte was draußen sein? Oder meinst du, wir sollten eine PM vorher machen oder jetzt irgendwie einen Artikelbericht nur? Also ich würde da schon eine PM so machen, gerade weil wir da jetzt ja auf dem Bundesparteitag auch nochmal Programm zu beschlossen haben. Da können wir sicherlich dann unsere Kandidaten auch nochmal mit in der PM, aber dürfen wir das überhaupt? Ach, egal. Zu Wort kommen lassen, sofern da der Wunsch besteht. Und ich persönlich würde es schon als PM verwursten wollen, fände ich eine ganz schöne Sache. Deswegen frage ich gerade, ob da irgendjemand das anders sieht. Ansonsten, wie gesagt, werden Uwe und Nixus sich das ja sowieso auch nochmal ansehen. Und wenn die dann einen Einspruch einlegen sollten, werden die sich ja dann sicherlich bei dir oder mir melden. Was sollte da Deadline sein? Also wann müsste das da sein? Am 25. ist das, also dann sollte es am 24. rausgehen. So 22. wäre schon so spätestens, würde ich sagen. Okay, danke. Der nächste Punkt direkt darunter gehört da quasi zu, also das ist nur nochmal ein zweiter Termin, dann direkt vor dem damals betroffenen Haus, in etwas stillerer Runde. Okay, das würde ich dann in dieser PM direkt dann auch mit erwähnen, dass man das dann in einer Rutsche dann quasi dann macht. Okay, dann würde ich einen Juni-Termin vielleicht nur noch den 1. Juni mit reinnehmen in die Besprechung heute. Das ist dann nochmal die nächste International Day of Privacy Demo. Einfach nur jetzt schon mal noch als Hinweis. Da werden wir sicherlich dann auch nochmal wieder eine PM und so weiter zu machen. Aber dass da alle das auch nochmal in ihre jeweiligen KVs und so mit reintragen, dass da auf jeden Fall nochmal eine Demo ansteht. Ich denke, da ist jetzt aber kein akuter Handlungsbedarf für. Okay, wenn es keinen Einspruch dagegen gibt, würde ich die restlichen Termine in die nächste Sitzung schieben, weil die doch noch alle recht weit weg sind und zum Tagesordnungspunkt Sonstiges weitergehen wollen. Da gibt es anscheinend keine Gegenrede zu. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt Sonstiges. Da habe ich noch den Kampagnen-Twitter-Bot drinstehen. Jetzt ist Tobi heute Abend nicht dabei. Ich lasse das einfach nochmal so da drin stehen. Ich denke, dass dieser Twitter-Bot vorgestellt wird bei der Schulung von EchoBot und Request-Tracker. Ich würde es ansonsten einfach erstmal so hier drin stehen lassen und gucken, dass wir dann da drin eingewiesen werden und da ein paar Leute haben, die dann damit auch umgehen können. Okay, dann hatte ich hier noch Protokollstruktur drin stehen. Da habe ich, glaube ich, heute Mittag einfach nicht aufgepasst, als ich es übernommen habe. Ich glaube, das ist für heute nicht mehr relevant. Der nächste Punkt, Treffen, Presseunterstützung, Top-10-Kandidaten und Herr Bender. Da weiß ich jetzt leider nichts Genaueres zu. Ich weiß, dass Uwe da mit dem Herrn Bender einen Termin vereinbart hatte, aber ob da jetzt ein Treffen stattgefunden hat, weiß ich leider nicht. Weiß jemand anders da was zu? Also Herr Bender war auch am BPT gewesen, da hat Uwe auch mit ihm gesprochen und von daher sind die auf jeden Fall in Kontakt. Das klingt doch schon mal gut. Dann wird Uwe uns dann nächste Woche sicherlich was zu erzählen können. Ich würde gerne dann direkt weitergehen zum nächsten Tagesordnungspunkt, reservierte Domains. Der Yoshi-Bär hatte ja ein paar URLs bei 1&1 blockiert und stellt sie uns zur Verfügung. Da ist die Frage, ob und wie wir die irgendwie verwenden möchten. Hat sich da jemand Gedanken zugemacht? Ansonsten würde ich da einfach, weil viele doch am ehesten die Melanie betreffen, Melanie einfach mal direkt drauf ansprechen. Weiß nicht, ob Yoshi das schon gemacht hat und sie da einfach mal nachfragen. Ja. Okay, dann machen wir das so. Gibt es sonst noch was, was heute im Themenbereich Sonstiges besprochen werden sollte? Gut, wenn das nicht der Fall ist, würde ich die Sitzung für heute schließen um 22.52 Uhr. Ich danke allen Anwesenden und hoffe, euch in einer Woche am 21. Mai um 21 Uhr wieder zu hören und wünsche euch noch einen schönen Abend. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.